Sie hören Das Verbotene, die Geschichte von Candyman, von Clive Barker, gelesen von Ben Bellabum, für Saga Egmont. Das Verbotene. Wie eine makellose Tragödie, deren strukturelle Eleganz auf jene keinen Eindruck macht, die leidend in ihr befangen sind, war die vollendete Geometrie des Spectre Street Wohnkomplexes nur aus der Vogelperspektive sichtbar. War man in seinen trübseligen Schluchten unterwegs und durchquerte seine schmuddeligen, von grauem Rechteck zu grauem Rechteck führenden Korridore, so stieß man auf weniges, was das Auge fasziniert, die Fantasie beflügelt hätte. Die paar in den Viereckinnenhöfen angepflanzten Bäumchen waren längst verstümmelt oder ausgerissen worden. Der wenn auch hohe Grasbewuchs verweigerte entschieden ein gesundes Grün. Zweifellos waren die Wohnanlage und ihre zwei benachbarten Gegenstücke einst der Traum eines Architekten gewesen. Zweifellos hatten die Stadtplaner Freudentränen über eine bauliche Gestaltung vergossen, die 336 Personen pro Hektar unterbrachte und zusätzlich noch Raum für einen Kinderspielplatz bot. Zweifellos hatten bei dem Spectre Street Unternehmen manche ein Vermögen, respektive sich einen Namen gemacht. Und anlässlich seiner Einweihung war es mit schönen Worten zum Maßstab erklärt worden, an dem alle künftigen Baukonzepte zu messen sein würden. Aber die Planer hatten, nach den Freudentränen und schönen Worten, die Wohnanlage sich selber überlassen. Die Architekten bewohnten restaurierte, georgianische Häuser am anderen Ende der Stadt und kreuzten hier wahrscheinlich niemals auf. Und selbst wenn sie es getan hätten, der verschlechterte Zustand der Wohnanlage hätte sie nicht beschämt. Ihr Geistesprodukt war, so würden sie zweifelsohne argumentieren, brillant wie eh und je. Seine geometrischen Strukturen unverändert präzis, seine Proportionen unverändert wohl durchdacht. Menschen waren es, die Spectre Street verschandelt hatten. Und mit einem derartigen Vorwurf hätten sie nicht Unrecht gehabt. Selten hatte Helen einen derart rigoros zerstörten Innenstadtbereich gesehen. Lampen waren zertrümmert und Hinterhofzäune eingerissen. Wägen, deren Räder und Motoren man entfernt und deren Fahrgestelle man dann in Brand gesteckt hatte, blockierten Garagenanlagen. In einem der Höfe waren drei oder vier Erdgeschossmaisonetts vollständig ausgebrannt, ihre Fenster und Türen mit Wellblech verrammelt. Alarmierender noch waren die Graffiti. Helen war hergekommen, um sie sich anzusehen, da Archies Äußerungen über diese Gegend sie neugierig gemacht hatten, und sie wurde nicht enttäuscht. Angesichts der mannigfaltigen Schichten von Zeichnungen, Namen, Obszönitäten und Parolen, die auf jeden verfügbaren Ziegelstein gekritzelt und gesprayt waren, fiel es schwer zu glauben, dass Spectre Street erst 3,5 Jahre alt war. Die vor noch so kurzer Zeit unberührten Mauern waren jetzt so gründlich verunstaltet, dass die städtische Gebäudereinigung sich keinerlei Hoffnung machen durfte, ihren früheren Zustand wiederherstellen zu können. Eine zur Beseitigung dieser visuellen Kakophonie aufgetragene Schicht Tünche böte den Schreibern lediglich eine neue und noch verführerische Oberfläche, um ihre Zeichen zu hinterlassen. Helen war im siebten Himmel. Jede Ecke, um die sie bog, lieferte ihr neues Material für ihre Dissertation Graffiti zur Semiotik urbaner Hoffnungslosigkeit. In dieser Themenstellung verknüpften sich ihre zwei Lieblingsfächer Soziologie und Ästhetik. Und während sie in der Wohnanlage umherwanderte, fragte sie sich allmählich, ob nicht außer ihrer Dissertation bereits ein Buch mit derselben Themenstellung existiere. Sie ging von Hof zu Hof und zeichnete dabei, unter jeweiliger Angabe des Standorts, eine Vielzahl der interessanteren Kritzeleien ab. Dann ging sie zum Wagen zurück, um sich ihre Kamera und ihr Stativ zu holen, und suchte erneut die ergiebigsten Bereiche auf, um ein eingehendes visuelles Protokoll der Wände zu erstellen. Es war ein frostiges Unterfangen. Helen war keine erfahrene Fotografin. Und der Spätoktoberhimmel befand sich in ratloser Bewegung, veränderte von einem Moment zum anderen das Licht auf den Ziegeln. Während sie, um die Helligkeitswechsel auszugleichen, die Belichtungszeit immer wieder neu einstellte, wurden ihre Finger zusehends unbeholfener und ihre Stimmung dementsprechend mieser. Aber sie plagte sich weiter, ungeachtet der beiläufigen Neugier von Passanten. Es gab so viele Zeichnungen zu dokumentieren. Sie hielt sich vor Augen, dass sie für ihre gegenwärtige Unannehmlichkeit reichlich entschädigt werden würde, wenn sie die Dias Trevor zeigte, dessen Skepsis gegenüber dem Wert des Projekts von Anfang an absolut offenkundig gewesen war. »Die Schrift an der Wand?« hatte er gesagt und dabei andeutungsweise gelächelt, auf diese für ihn typische, irritierende Art. »Das ist schon 100-mal beackert worden.« Das stimmte natürlich. Und doch auch wieder nicht. Sicherlich gab es gelehrte Studien über Graffiti, zum Bersten voll mit soziologischem Jargon, kulturelle Abkopplung, urbane Entfremdung. Aber sie bildete sich ein, dass sie in diesem Wust von Kritzeleien möglicherweise etwas finden würde, das der bisherigen Forschung entgangen war. Irgendein durchgängiges Darstellungsprinzip, das sie als Aufhänger ihrer Dissertation verwenden könnte. Nur eine resolute Katalogisierung und vergleichende Zuordnung der Formulierungen und Bilder vor ihr würde einen derartigen gemeinsamen Grundzug aufdecken. Daher die Wichtigkeit dieser fotografischen Erfassung. So viele Hände hatten hier gearbeitet. So viele Charaktere ihre Signatur hinterlassen, wie zufällig auch immer. Wenn sie irgendeine elementare Struktur finden könnte, irgendein vorherrschendes Movens, ein Motiv, durfte ihr Forschungsbeitrag garantiert mit einigem ernsthaften Interesse rechnen. Und sie dann ihrerseits auch. »Was tun Sie da?« fragte jemand hinter ihr. Aus ihren Überlegungen gerissen, drehte sie sich um und sah hinter sich auf dem Gehsteig eine junge Frau mit einem Kinderwagen. »Sie sieht müde aus«, dachte Helen, »und richtig durchgefroren.« Der Kleine im Kinderwagen quäkte. Seine beschmierten Finger umklammerten einen orangefarbenen Lutscher und die Umhüllung von einem Schokoriegel. Der größte Teil der Schokolade sowie frühere Hustenbonbonreste waren vorn über seinen Mantel verteilt. Helen offerierte ein dünnes Lächeln. Die Frau machte den Eindruck, als würde sie das dringend brauchen. »Ich mache Fotos von den Wänden«, sagte sie als Antwort auf die soeben gestellte Frage, obwohl das sicher absolut offenkundig war. Die Frau, die nach Helens Einschätzung kaum 20 sein konnte, sagte, »Sie meinen von dem Schweinkram?« »Von den Sprüchen und Bildern«, sagte Helen. Dann, »Ja, von dem Schweinkram.« »Sie sind von der Stadtverwaltung?« »Nein, von der Universität.« »Ist einfach eklig«, sagte die Frau. »Wie sie's machen. Sind übrigens nicht nur Kids.« »Nein.« »Ausgewachsene Männer. Ausgewachsene Männer auch. Die scheren sich um nichts, tun's am helllichten Tag, wo jeder sie sehen kann. Am helllichten Tag.« Flüchtig blickte sie zu dem Kleinen hinunter, der seinen Lutscher auf dem Boden zuspitzte. »Carrie«, schnauzte sie, aber der Junge nahm keine Notiz davon. »Soll das jetzt abgewischt werden?«, fragte sie Helen. »Das weiß ich nicht«, sagte Helen und wiederholte, »ich bin von der Universität.« »Ach«, antwortete die Frau, als hätte sie eben eine neue Information erhalten, »dann haben Sie nichts mit der Stadtverwaltung zu tun?« »Nein.« »Ein paar sind obszön, nicht?« »Richtig schweinisch. Was die so zeichnen. Ein paar von den Sachen machen mich echt fertig.« Helen nickte und warf dabei ein Auge auf den Jungen im Kinderwagen. Carrie hatte beschlossen, seine Süßigkeiten zur sicheren Verwahrung ins Ohr zu stecken. »Lass das«, sagte seine Mutter und beugte sich hinüber, um dem Kind eins auf die Finger zu geben. Auf den läppischen Klaps hin begann der Kleine loszuplärren. Helen ergriff die Gelegenheit, um hinter ihre Kamera zurückzukehren. Aber die Frau wollte sich noch weiter unterhalten. »Und das Zeugs findet sich nicht nur an den Außenmauern«, bemerkte sie. »Wie bitte?«, fragte Helen. »Sie brechen in die Wohnungen ein, sobald sie leer stehen. Die Stadtverwaltung hat versucht, sie zu verrammeln, aber das nutzt gar nichts. Sie brechen so oder so ein, benutzen sie als Toiletten und schreiben noch mehr Schweinkram an die Wände. Sie zünden auch Feuer an. Dann kann niemand neuer mehr einziehen.« Die Schilderung weckte Helens Neugier. Ob die Graffiti auf den Innenwänden sich wohl wesentlich von den öffentlichen Präsentationen unterschieden? Das war sicher eine Nachforschung wert. »Sind Ihnen hier in der Nähe solche Plätze bekannt?« »Leerstehende Wohnungen, meinen Sie?« »Mit Graffiti.« »Gleich bei uns gibt's ein oder zwei«, sagte die Frau bereitwillig. »Ich bin im Batzblock.« »Könnten Sie mir die vielleicht zeigen?«, fragte Helen. Die Frau zuckte mit den Achseln. »Übrigens, ich heiße Helen Buchanan.« »Anne-Marie«, antwortete die Mutter. »Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich zu einer dieser leerstehenden Wohnungen bringen könnten.« Anne-Marie war über Helens Begeisterung verblüfft, machte auch keinen Versuch, es zu verhehlen, aber sie zuckte erneut mit den Achseln und sagte, »Da gibt's nicht viel zu sehen, nur noch mehr von dem gleichen Zeugs.« Helen packte ihre Fotoausrüstung zusammen und die beiden Frauen gingen nebeneinander durch die sich kreuzenden Passagen zwischen einem Häuservereck und dem nächsten. Obwohl die Anlage niedrig gehalten war, jeder Wohnblock nur 5 Stockwerke hoch, war die Wirkung in jedem Innenhof grässlich klaustrophobisch. Die Laufgänge und Treppenhäuser waren der Traum jedes Diebes, voller toter Winkel und schlecht beleuchteter Tunnels. Die Müllschluckerschächte, durch die man aus den oberen Etagen Abfalltüten direkt in den Kellercontainer werfen konnte, waren längst versiegelt worden, weil sie sich als ausgesprochene Feuerfallen erwiesen hatten. Jetzt stapelten sich in den Gängen meterhoch Plastiktüten voller Abfall, viele von streunenden Hunden aufgerissen, ihr Inhalt über den Boden verstreut. Der Geruch war, selbst bei kalter Witterung, unangenehm. Im Hochsommer musste er überwältigend sein. »Da drüben auf der anderen Seite wohne ich«, sagte Anne-Marie und deutete über den viereckigen Innenhof. »Das mit der gelben Tür?« Dann wies sie mit dem Finger am gegenüberliegenden Häuserblock entlang. 5 oder 6 Maisonettes vor dem anderen Ende«, sagte sie. »2 davon sind inzwischen geräumt. Ein paar Wochen her jetzt. Die eine Familie ist in den Ruskin-Block umgezogen«, die andere ist mitten in der Nacht verduftet. Damit kehrte sie Helen den Rücken und schob Carrie, der dazu übergegangen war, seitlich vom Kinderwagen eine Spuckespur zu ziehen, um den Hof herum. »Danke«, rief Helen ihr nach. Anne-Marie blickte kurz über die Schulter, antwortete aber nicht. Mit angestachelter Neugier ging Helen an den Erdgeschoss-Maisonettes entlang, von denen viele, obgleich bewohnt, eher den gegenteiligen Eindruck erweckten. Die Vorhänge waren dicht zugezogen, keine Milchflaschen standen vor der Haustür, kein liegengelassenes Kinderspielzeug verwies auf seine Benutzer. Tatsächlich keinerlei Leben hier. Weitere Graffiti hingegen waren vorhanden, anstößig auf die Türen bewohnter Häuser gesprayt. Sie besah sich die Schmierereien nur flüchtig, teils weil sie befürchtete, eine der Türen könne sich öffnen, während sie gerade die darauf gesprühte deftige Schweinerei inspizierte, aber mehr noch, weil sie darauf brannte zu sehen, was für Offenbarungen die leeren Wohnungen da vorn wohl zu bieten hatten. Der aggressive Duft von Urin, frischem ebenso wie altem, schlug ihr auf der Schwelle von Nummer 14 entgegen und, darunter vermengt, der Geruch von verbrannter Farbe und Kunststoff. Volle 10 Sekunden lang zögerte sie, im Ungewissen, ob das Betreten der Maisonette ein vernünftiger Schritt sei. Das Territorium der Wohnanlage hinter ihr war unbestreitbar fremd, ganz und gar in sein eigenes Elend verschlossen, aber die Zimmer vor ihr waren noch einschüchternder. Ein dunkles Labyrinth, das Helens Augen kaum durchdringen konnten. Aber als ihr Mut sie verließ, dachte sie an Trevor und daran, wie sehr sie seiner herablassenden Art einen Dämpfer verpassen wollte. Diesen Gedanken im Kopf rückte sie ins Innere vor, kickte dabei absichtlich ein Stück verkohltes Bauholz beiseite, in der Hoffnung, es werde einen etwaigen Bewohner veranlassen, sich zu zeigen. Kein Laut ließ sie doch auf eine Nutzung der Wohnung schließen. Mit wachsendem Selbstvertrauen begann sie, das vordere Zimmer der Maisonette zu erkunden, das, nach den Überresten eines ausgeweideten, verkohlten Sofas in der einen Ecke und dem aufgeweichten Teppich unter ihren Füßen zu urteilen, ein Wohnzimmer gewesen war. Die blassgrünen Wände waren, wie von Anne-Marie versprochen, ausgiebig verunstaltet, sowohl von minderwertigen Kritzlern, die sich zufrieden gaben, mit dem Stift oder gar noch gröber mit Sofakohle zu arbeiten, als auch von jenen mit Öffentlichkeitsambitionen, die die Wände in einem halben Dutzend Farben besprüht hatten. Einige der Kommentare waren ganz interessant, obwohl Helen viele schon auf den Außenmauern gesehen hatte. Vertraute Namen und Paarungen wiederholten sich. Obwohl sie diese Personen nie zu Gesicht bekommen hatte, wusste sie, wie dringend Fabian Jay, super in Form, Michelle deflorieren wollte und dass Michelle ihrerseits auf einen gewissen Mr. Sheen scharf war. Hier, wie anderswo auch, prahlte ein Mann namens Weiße Ratte mit seiner Ausstattung und in roter Farbe wurde die Rückkehr der Syllabub-Brüder versprochen. Ein oder zwei der Bilder, die diese Sätze begleiteten oder zumindest an sie angrenzten, waren besonders reizvoll. Neben dem Wort Christus befand sich ein Stockmensch, dem die Haare wie Stacheln strahlenförmig vom Kopf abstanden, und auf jeden Stachel war wieder ein Kopf aufgespießt. Dicht daneben befand sich eine so brutal vereinfachte Geschlechtsverkehrdarstellung, dass Helen sie erst für die Abbildung eines Messers hielt, das in ein blindes Auge eintaucht. Aber so faszinierend die Bilder auch waren, das Zimmer war zu düster für Helens Film, und sie hatte es versäumt, ein Blitzlicht mitzunehmen. Wenn sie eine verlässliche Dokumentierung dieser Entdeckungen wollte, würde sie nochmals herkommen und sich im Augenblick mit einer schlichten Erkundung der Räumlichkeiten zufrieden geben müssen. Die Maisonette war nicht besonders groß, aber die Fenster waren durchweg mit Brettern vernagelt Und während sie sich von der Eingangstür weiter nach drinnen begab, erstarb das ungewisse Licht vollständig. Außerdem nahm der Uringeruch, der schon an der Tür stark gewesen war, an Intensität zu. Bis sie den rückwärtigen Teil des Wohnzimmers erreicht und sich einen kurzen Korridor entlang in ein anderes, dahinterliegendes Zimmer vorangetastet hatte, war er so stickig wie Weihrauchdampf. Dieses Zimmer, das von der Eingangstür am weitesten ablag, war auch das dunkelste, und sie musste in dem vollgestopften Raum ein paar Sekunden abwarten, ehe sie von ihren Augen halbwegs Gebrauch machen konnte. Hier nahm sie an, war das Schlafzimmer gewesen. Das wenige Mobiliar, das die Mieter zurückgelassen hatten, war in 1000 Stücke zertrümmert worden. Nur die Matratze war relativ unangetastet geblieben, in die Ecke des Zimmers hingeworfen, inmitten eines abstoßenden Durcheinanders aus Decken, Zeitungen und Geschirrscherben. Draußen hatte die Sonne sich einen Weg durch die Wolken gebahnt, und 2 oder 3 Sonnenstrahlen glitten zwischen den vor das Schlafzimmerfenster genagelten Brettern herein und durchstießen den Raum wie Verkündungen, markierten mit hellen Streifen die gegenüberliegende Wand. Hier waren die Graffiti-Produzenten wieder tätig gewesen. Das übliche Tamtam aus Liebesbriefen und Drohungen. Rasch überflog sie die Wand. Und dabei folgte ihr Blick wie von selbst den Lichtstrahlen durch das Zimmer zu der Wand, in der sich die Tür befand, durch die sie eingetreten war. Auch hier waren die Künstler am Werk gewesen, hatten aber ein Bild geschaffen, das sich von allen bisher Gesehenen unterschied. Die in der Mitte der Wand platzierte Tür als Mund einbeziehend, hatten die Künstler einen einzigen riesigen Kopf auf den nackten Putz gesprayt. Das Gemälde war geschickter gestaltet als die meisten, die sie sonst gesehen hatte. Von einer Detailfülle, die dem Bild eine beunruhigende Lebendigkeit verlieh. Die Backenknochen ragten durch buttermilchfarbene Haut hervor. Die Zahnreihen, zu unregelmäßigen Spitzen geschärft, umsäumten die Tür. Die Augen des Modells saßen, wegen der niedrigen Zimmerdecke, bloß eine Handbreit über der Oberlippe. Aber diese physiognomische Anpassung verlieh dem Bild nur expressive Wucht, da sie den Eindruck erweckte, der Mann habe den Kopf zurückgeworfen. Verknotete Strähnen seines Haars schlängelten sich von seiner Kopfhaut über die Decke. War es ein Porträt? Etwas beklemmend Charakteristisches zeigte sich in den Details der Brauen und der Linien um den breiten Mund, in der peniblen Wiedergabe dieser schadhaften Zähne. Sicherlich ein Schreckgespenst, vielleicht die Nachbildung irgendeines im Heroin-Dämmerzustand geschauten Horrors. Worauf es auch basierte, es hatte Ausdruckskraft. Selbst die Tür als Mundillusion funktionierte. Die kurze Passage zwischen Wohn- und Schlafzimmer konnte als ganz passabler Schlund durchgehen, mit einer zerfetzten Lampe anstelle der Mandeln. Jenseits der Speiseröhre brannte der weiße Tag im Bauch des Schreckgespenstes. Der Gesamteindruck ließ einen unwillkürlich an ein Geisterbahngemälde denken. Dieselbe drastische Verzerrung, dieselbe unverschämte Absicht, Angst einzujagen. Und es funktionierte. Geradezu in Trance versetzt von dem Bild, stand Helen im Schlafzimmer. Gnadenlos fixierten sie die rot geränderten Augen. Morgen, beschloss sie, würde sie wieder herkommen, dann aber mit einem hochempfindlichen Film und einem Blitzlicht. Als sie gerade gehen wollte, verschwand die Sonne hinter einer Wolke und die Lichtstreifen verblassten. Flüchtig blickte sie über die Schulter zu den verrammelten Fenstern und bemerkte zum ersten Mal den 4-Worte-Slogan, der unter ihnen auf die Wand gesprayt war. »Süßes für die Süße«, lautete er. Das Zitat war ihr vertraut, nicht aber seine Quelle. War es eine Liebeserklärung? Wenn ja, dann war dies hier ein seltsamer Ort für ein solches Geständnis. Trotz der Matratze in der Ecke und der relativen Ungestörtheit dieses Zimmers konnte sie sich nicht vorstellen, dass die Adressatin solcher Worte je hier eintreten würde, um ihr Kompliment entgegenzunehmen. Kein noch so erregtes Teenager-Liebespaar würde sich hier hinlegen, um Vater und Mutter zu spielen. Nicht unter dem Starrblick des Schreckensmonsters an der Wand. Sie ging hinüber, um sich die Parole genauer anzuschauen. Die Farbe war allem Anschein nach derselbe Pinkton, wie er zur Kolorierung der Zahnfleischpartien des Schreienden verwendet worden war. Vielleicht von derselben Hand? Hinter ihr ein Geräusch. Sie drehte sich so rasch um, dass sie fast über die mit Decken übersäte Matratze stolperte. »Wer?« Am anderen Ende des Schlundes, im Wohnzimmer, stand ein 6- oder 7-jähriger Junge mit schorfigen Knien. Seine Augen glitzerten im Zwielicht, während er Helen anstarrte, als warte er auf ein Stichwort. »Ja?« sagte sie. »Anne-Marie meint, ob Sie eine Tasse Tee wollen«, erklärte er ohne Pause oder Intonation. Ihre Unterhaltung mit der Frau schien Stunden her zu sein. Sie war jedoch dankbar für die Einladung. Ihr war richtig kühl geworden in der Feuchtigkeit der Maisonette. »Ja«, sagte sie zu dem Jungen. »Ja, gern.« Der Kleine rührte sich nicht, sondern starrte sie einfach weiter an. »Zeigst mir den Weg, ja?« fragte sie ihn. »Wenn Sie wollen«, antwortete er, außerstande auch nur eine Spur Begeisterung aufkommen zu lassen. »Fänd ich nett.« »Sie machen Fotos?« fragte er. »Ja, ja, tu ich. Aber nicht hier drin.« »Wieso nicht?« »Es ist zu dunkel«, sagte sie ihm. »Funktioniert's im Dunkeln nicht?« wollte er wissen. »Nein.« Der Junge nickte dazu, als passe die Information irgendwie gut in seine Sicht der Dinge, und machte ohne ein weiteres Wort kehrt. Er erwartete offensichtlich, dass Helen ihm folgte. Wenn sie auf der Straße eher einsilbig gewesen war, hier in der Zurückgezogenheit ihrer eigenen Küche war Anne-Marie das genaue Gegenteil. Verschwunden war die verhaltene Neugier, ersetzt durch einen Strom lebhaften Geplappers und ein fortwährendes flinkes Pendeln zwischen einem halben Dutzend kleinerer häuslicher Aufgaben, wie ein Jongleur, der mehrere Teller gleichzeitig am Rotieren hält. Helen sah diesem Balanceakt mit einiger Bewunderung zu. Ihre eigenen häuslichen Fähigkeiten waren nicht der Rede wert. Endlich kehrte die ziellos herumschweifende Unterhaltung zu dem Gegenstand zurück, der Helen hierher gebracht hatte. »Diese Fotografien«, sagte Anne-Marie, »wozu wollten Sie die eigentlich machen?« »Ich schreibe über Graffiti. Die Fotos gehören zum Bildteil meiner Doktorarbeit.« »Besonders hübsch ist es nicht.« »Nein, da haben Sie recht, ist es nicht. Aber ich find's interessant.« Anne-Marie schüttelte den Kopf. »Ich hasse diese ganze Wohnanlage«, sagte sie. »Man ist hier nicht sicher. Leute werden vor der eigenen Tür ausgeraubt. Kids stecken Tag ein, Tag aus den Abfall in Brand. Diesen Sommer hatten wir 3-4 Mal am Tag die Feuerwehr da, bis sie diese Müllschächte zugemauert haben. Jetzt schmeißen die Leute die Tüten einfach in die Durchgänge und das zieht Ratten an.« »Wohnen Sie hier allein?« »Ja«, sagte sie, »seit Davy weg ist.« »Ist das Ihr Mann?« »Er ist Carries Vater, aber wir waren nie verheiratet. Wir haben 2 Jahre zusammengelebt, hatten es zeitweise recht schön miteinander. Und dann ist er eines Tages, als ich mit Carrie bei meiner Mom war, auf und davon.« Sie guckte in ihre Teetasse. »Ich bin ohne ihn besser dran«, sagte sie, »aber manchmal kriegst du schon Angst. Wollen Sie noch Tee?« »Ich glaube, ich habe keine Zeit mehr.« »Bloß eine Tasse«, sagte Anne-Marie bereits im Stehen und steckte den Elektrokessel aus, um ihn wieder aufzufüllen. Gerade als sie den Hahn aufdrehen wollte, sah sie etwas auf der Abtropfplatte und zerdrückte es blitzschnell mit dem Daumen. »Erwisch, du Scheißkerl«, sagte sie und dann zu Helen. »Wir haben hier diese Drecksameisen.« »Ameisen?« »Die ganze Wohnanlage ist verseucht. Aus Ägypten sind die. Pharao-Ameisen heißen die. Kleine, braune Sauviecher. Sie vermehren sich in den Heizungsrohren, wissen Sie? Auf die Art kommen sie in sämtliche Wohnungen. Sind eine wahre Plage hier.« Diese unwahrscheinliche Exotik, Ameisen aus Ägypten, kam Helen komisch vor, aber sie sagte nichts. Anne-Marie starrte aus dem Küchenfenster in den Hinterhof. »Sie sollten sie informieren«, sagte sie, wobei sich Helen im Unklaren war, wen zu informieren Anne-Marie sie gerade beauftragte. »Sie informieren, dass sich unser einer nicht mal mehr auf der Straße aufhalten kann.« »Ist es wirklich so schlimm?« sagte Helen und machte keinen Hehl daraus, dass sie diesen Unglückskatalog langsam satt hatte. Anne-Marie wandte sich vom Ausguss weg und sah sie scharf an. »Hier sind Morde passiert«, sagte sie. »Wirklich?« »Einen hatten wir im Sommer. Ein alter Mann war das, aus dem Ruskin-Block. Das ist gleich nebenan. Hab ihn nicht gekannt, aber er war mit der Schwester von der Frau nebenan befreundet. Hab vergessen, wie er hieß.« »Und er wurde ermordet?« »Zu Fetzen zerschnippelt in seinem eigenen Wohnzimmer. Erst nach einer knappen Woche haben sie ihn gefunden.« »Und seine Nachbarn? Haben sie seine Abwesenheit nicht bemerkt?« Anne-Marie zuckte mit den Achseln, wie um anzudeuten, dass mit der Mitteilung der Ermordung und Isoliertheit des Mannes das Wesentliche gesagt sei und sich jede weitere Prüfung der Angelegenheit erübrige. Aber Helen ließ nicht locker. »Finde ich aber merkwürdig«, sagte sie. Anne-Marie schaltete den vollen Kessel ein. »Na, jedenfalls ist es passiert«, antwortete sie unbewegt. »Das bestreite ich ja nicht, nur kann ich...« »Man hat ihm die Augen rausgenommen«, sagte sie, ehe Helen noch irgendwelche Zweifel äußern konnte. Helen schrak zusammen. »Nein«, sagte sie im Flüsterton. »Das ist die Wahrheit«, sagte Anne-Marie. »Und das ist lang nicht alles, was ihm angetan wurde.« Sie machte eine effektvolle Pause, fuhr dann fort. »Sie fragen sich, was für eine Sorte Mensch zu solchen Dingen fähig ist, ja? Das fragen Sie sich.« Helen nickte. Eben dieser Gedanke ging ihr gerade durch den Kopf. »Hat man den Verantwortlichen je gefunden?« Anne-Marie schnaubte voller Verachtung. »Die Polizei kümmert seinen Dreck, was hier passiert. Die halten sich möglichst von der Anlage fern. Und wenn sie tatsächlich auf Streife gehen, dann greifen sie Kids wegen Trunkenheit auf und so. Sie haben Angst, wissen Sie? Deshalb unternehmen die nichts.« »Gegen diesen Schlechter?« »Schon möglich«, antwortete Anne-Marie. »Dann, er hatte einen Haken.« »Einen Haken?« »Der Mann, der es getan hat. Er hatte einen Haken wie Jack the Ripper.« Helen war keine Mordexpertin, aber sie war sich ziemlich sicher, dass der Ripper keinen Haken besessen hatte. Sie wollte jedoch nicht so unverfroren sein und die Wahrheit von Anne-Maries Geschichte anzweifeln, obwohl sie sich stillschweigend fragte, wie viel von dem Ganzen, die herausgenommenen Augen, der in der Wohnung verwesende Körper, der Haken, erfundenes Beiwerk war. Auch der gewissenhafteste Berichterstatter war sicherlich hin und wieder versucht, eine Geschichte auszuschmücken. Anne-Marie hatte sich eine frische Tasse Tee eingeschenkt und war im Begriff, ihren Gast dasselbe zu tun. »Nein, danke«, sagte Helen. »Ich muss dann wirklich gehen.« »Sind Sie verheiratet?«, fragte Anne-Marie völlig unerwartet. »Ja, mit einem Dozenten von der Uni.« »Wie heißt der?« »Trevor.« Anne-Marie nahm zwei gehäufte Löffel Zucker zu ihrer Tasse Tee. »Kommen Sie wieder her?«, fragte sie. »Ja, ich hoffe schon. Noch diese Woche. Ich will Fotos von den Bildern in der Maisonette machen, Nummer 14, da drüben.« »Dann kommen Sie doch vorbei.« »Mach ich. Und danke für Ihre Hilfe.« »Ist schon okay«, antwortete Anne-Marie. »Sie müssen jemand Bescheid sagen, ja?« Der Mann hatte offenbar einen Greifhaken statt einer Hand. Trevor schaute von seinem Teller Tagliatelle con prosciutto auf. »Wie bitte?« Helen hatte sich bemüht, bei der Wiedergabe dieser Geschichte so wenig von ihrer eigenen Reaktion einfließen zu lassen wie nur irgend möglich. Es lag ihr daran zu erfahren, was Trevor davon hielt, und sie wusste, dass er, sobald sie ihre eigene Einstellung signalisierte, aus reiner Querköpfigkeit einen entgegengesetzten Standpunkt einnehmen würde. »Er hatte einen Haken«, wiederholte sie in unverändertem Tonfall. Trevor legte seine Gabel hin, zupfte an seiner Nase und schniefte dabei. »Hab nichts darüber gelesen«, sagte er. »Du schaust nicht in die Lokalpresse«, erwiderte Helen. »Das tun wir beide nicht. Vielleicht ist es nie in die Überregionalen gelangt.« »Greis von hakenhändigem Irren ermordet?«, sagte Trevor und kostete die Hyperbel aus. »Also, wenn das nicht ausgesprochen berichtenswert ist. Wann soll denn das Ganze passiert sein?« »Irgendwann diesen Sommer. Vielleicht waren wir da in Irland.« »Vielleicht«, sagte Trevor und nahm seine Gabel wieder in die Hand. Als er sich zu seinem Essen beugte, war in den glänzenden Gläsern seiner Brille nur der vor ihm stehende Teller mit Nudelteig und gehacktem Schinken zu sehen, nicht seine Augen. »Weshalb sagst du vielleicht?«, stieß Helen nach. »Es klingt irgendwie unwahr«, sagte er. »Genau genommen klingt es schauerlich abstrus.« »Du glaubst es nicht?«, sagte Helen. Trevor schaute von seinem Essen auf, wobei seine Zunge ein Stückchen Tagliatelle aus seinem Mundwinkel befreite. Sein Gesicht hatte sich zu diesem für ihn typischen Ausdruck nichtssagender Unverbindlichkeit entspannt. Dasselbe Gesicht setzte er zweifellos auf, wenn er seinen Studenten zuhörte. »Glaubst du es denn?«, fragte er Helen. Das war einer seiner Lieblingskunstgriffe, um Zeit zu gewinnen. Ein weiterer Seminartrick: den Frager befragen. »Ich bin mir nicht sicher«, antwortete Helen, zu sehr daran interessiert, in diesem Meer der Zweifel irgendeinen festen Boden zu finden, um ihre Energie mit Punktemachen zu verschleudern. »Na schön, dann vergiss mal die Erzählung«, sagte Trevor und ließ sein Essen für ein weiteres Glas Rotwein stehen. »Wie steht's mit der Erzählerin? Hast du ihr getraut?« Helen vergegenwärtigte sich, mit welch ernstem Ausdruck Anne-Marie die Geschichte von der Ermordung des Alten erzählt hatte. »Ja«, sagte sie. »Ja, ich glaube, ich hätte es gespürt, wenn sie mich belogen hätte.« »Warum ist das denn überhaupt so wichtig? Ich meine, ob sie lügt oder nicht, was für eine Rolle spielt das schon, verdammt nochmal?« Das war eine vernünftige, wenn auch provozierend gestellte Frage. Warum spielte es eine Rolle? Wollte sie etwa, dass sich ihre schlimmsten Ressentiments gegenüber dem Spectre Street Complex als irrig erwiesen? Dass so eine Wohnanlage abscheulich zu sein hatte, eine Katastrophe in jeder Hinsicht, eine Müllkippe, in der die Unerwünschten und Benachteiligten vor dem Auge der Öffentlichkeit versteckt wurden? All das war ein liberaler Gemeinplatz und sie akzeptierte es als unerfreuliches soziales Faktum. Aber die Geschichte von der Ermordung und Verstümmelung des Alten war etwas anderes. Das Bild eines gewaltsamen Todes, das sich, seit es sich in ihr festgesetzt hatte, einfach nicht mehr vertreiben ließ. Zu ihrem Verdruss erkannte sie, dass sich diese Verwirrung klar und deutlich auf ihrem Gesicht abzeichnete und dass Trevor, der sie über den Tisch hinweg beobachtete, sich darüber nicht wenig amüsierte. »Wenn's dich so sehr beunruhigt«, sagte er, »wieso gehst du da nicht wieder hin und hörst dich um, anstatt das ganze Abendessen über »Glaub dran oder nicht« zu spielen?« Auf diese Bemerkung musste sie ihm einfach herausgeben. »Ich dachte, du magst Ratespiele«, sagte sie. Er warf ihr einen mürrischen Blick zu. »Wieder falsch.« Trevors Vorschlag, sie sollen Nachforschungen anstellen, war nicht übel, obwohl er dafür zweifellos hintergründige Motive hatte. Tag für Tag betrachtete sie ihn mit weniger Nachsicht. Was sie an ihm einmal für leidenschaftliche Diskussionsbereitschaft gehalten hatte, durchschaute sie jetzt als bloßes Machtspiel. Er stritt sich nicht wegen der prickelnden Spannung der Dialektik, sondern weil er ein pathologischer Wetteiferer war. Immer wieder hatte sie ihn Standpunkte annehmen sehen, von denen sie wusste, dass er sie nicht wirklich vertrat. Einfach, um Blut zu vergießen. Auch stand er, was die Sache nur verschlimmerte, nicht allein da in diesem Sport. Die akademische Welt war eine der letzten Hochburgen des professionellen Zeitverschwenders. Gelegentlich schien der Trevorsche Bekanntenkreis vollständig dominiert von gebildeten Idioten, verrannt in einer Öde schaler Rhetorik und hohlen Engagements. Von einer Öde zur anderen. Tags darauf kehrte sie zum Spectre Street Complex zurück, ausgerüstet mit einem Blitzlichtgerät zusätzlich zu ihrem Stativ und ihrem hochempfindlichen Film. Heute ging ein Wind, und zwar ein arktischer, der hier nur noch wilder tobte, weil er im Labyrinth der Passagen und Häuserkarrees eingefangen war. Sie arbeitete sich zur Nummer 14 vor und verbrachte die nächste Stunde in der besudelten Enge der Maisonette, fotografierte peinlich genau sowohl die Schlafzimmer als auch die Wohnzimmerwände. Sie hatte insgeheim erwartet, die expressive Wucht des Kopfes im Schlafzimmer werde durch neuerlichen Umgang gemildert. Das war nicht der Fall. Zwar strengte sie sich an, ihn in Format und Detail so gut wie nur irgend möglich auf den Film zu bannen, aber sie wusste, dass die Fotografien bestenfalls ein schwacher Widerhall seines ewigen Geheuls sein würden. Viel von seiner Macht lag natürlich in seinem Kontext. Dass man auf ein solches Bild in einer so trostlosen, so augenfällig geheimnislosen Umgebung stoßen konnte, das war ganz so, wie wenn man eine Ikone auf einem Abfallhaufen findet. Ein schimmerndes Symbol des Übergangs von einer Welt der Plackerei und des Verfalls in irgendeinen dunkleren, aber gewaltigeren Bereich. Sie wurde sich schmerzhaft bewusst, dass sich die Intensität ihrer Reaktion kaum formulieren ließ. Ihr Wortschatz war analytisch, vollgestopft mit intellektuellen Wischi-Waschi-Wörtern und Fachterminologie, aber jämmerlich und arm, wenn es galt, etwas plastisch zu schildern. Hoffentlich würden die Fotografien, die sicher nur ein matter Abklatsch sein konnten, doch zumindest eine Ahnung von der ungeheuerlichen Wirkung dieses Bildes vermitteln, auch wenn sie nicht vor Augen führen konnten, wie es einen bis ins Innerste erstarren ließ. Als sie aus der Maisonette herauskam, war der Wind so unbarmherzig wie nur je, aber der draußen wartende Junge, derselbe, der sie gestern zum Tee abgeholt hatte, war wie für Frühlingswetter angezogen. Grimassen schneidend bemühte er sich, sein Schlottern einigermaßen zu unterdrücken. »Hallo«, sagte Helen. »Ich hab gewartet«, verkündete der Kleine. »Gewartet?« »Anne-Marie hat gesagt, sie kommen wieder.« Ich hatte eigentlich vor, erst gegen Ende der Woche zu kommen, sagte Helen. Da hättest du womöglich lang warten können. Die Grimasse des Jungen entspannte sich etwas. Ist schon okay, sagte er. Ich habe nichts zu tun. Und was ist mit der Schule? Die mag ich nicht, antwortete der Junge, als sei er zur Schulbildung nicht verpflichtet, wenn er keinen Geschmack daran fand. Verstehe, sagte Helen und begann längsseits des Viereckhofs voranzumarschieren. Der Junge folgte ihr. Auf dem Rasenfleck im Mittelpunkt des Innenhofs waren mehrere Stühle und zwei oder drei tote Bäumchen aufgeschichtet. Was ist das? Sagte sie halb zu sich selbst. Scheiterhaufen Nacht, informierte sie der Junge. Nächste Woche. Natürlich. Wollen Sie bei Anne-Marie reinschauen? Fragte er. Ja. Sie ist nicht daheim. Ach, bist du sicher? Ja, klar. Naja, vielleicht kannst du mir helfen. Sie blieb stehen und drehte sich um, um dem Kleinen ins Gesicht zu sehen. Weiche Säckchen der Ermüdung hingen unter seinen Augen. »Hier ganz in der Nähe soll ein alter Mann ermordet worden sein«, sagte sie zu ihm. »Im Sommer. Weißt du irgendwas darüber?« »Nein.« »Überhaupt nichts. Du kannst dich nicht erinnern, dass irgendwer ermordet wurde?« »Nein«, sagte der Junge wieder mit beeindruckender Entschiedenheit. »Kann mich nicht erinnern.« »Na gut. Jedenfalls danke.« Sie machte sich auf den Weg zurück zu ihrem Wagen und diesmal folgte ihr der Junge nicht. Aber während sie um die Ecke am Hofausgang bog, blickte sie flüchtig zurück und sah ihn an der Stelle stehen, wo sie ihn verlassen hatte. Er starrte ihr nach wie einer Wahnsinnigen. Bis sie den Wagen erreicht und die Fotoausrüstung im Kofferraum verstaut hatte, waren Regentröpfchen im Wind. Und sie war sehr versucht zu vergessen, dass sie Anne-Maries Geschichte je gehört hatte und sich direkt nach Hause zu begeben, wo der Kaffee, wenn schon nicht der Empfang, warm sein würde. Aber sie brauchte dringend eine Antwort auf die Frage, die ihr Trevor gestern Abend gestellt hatte. »Glaubst du es denn?« hatte er sie gefragt, als sie ihm die Geschichte erzählt hatte. Da hatte sie nicht gewusst, wie sie antworten sollte, und jetzt wusste sie es noch immer nicht. Vielleicht, aus welchem Grund ahnte sie das, war das Begriffssystem nachprüfbarer Wahrheit hier überflüssig. Vielleicht war die endgültige Antwort auf seine Frage überhaupt keine Antwort, nur eine weitere Frage. Wenn es sich so verhielt, dann bitte. Sie musste es herausfinden. Der Ruskin-Viererblock war trostlos wie seine Pendants, wenn nicht noch trostloser. Er hatte nicht einmal einen Scheiterhaufen aufzuweisen. Auf dem Balkon im dritten Stock nahm eine Frau die Wäsche ab, ehe der Regen voll einsetzte. Auf dem Rasenstück in der Hofmitte fickten in mechanischer Trance zwei Hunde. Die gedeckte Hündin starrte zum kahlen Himmel hinauf. Helen setzte ein entschlossenes Gesicht auf. Ein zielstrebiger Ausdruck, hatte Bernadette einmal gesagt, schützt vor Überfall. Als sie die zwei Frauen erblickte, die sich am anderen Ende des Hofes unterhielten, marschierte sie eilig zu ihnen hinüber, dankbar dafür, dass sie da waren. »Entschuldigen Sie!« Die Frauen, beide im mittleren Alter, stellten ihren lebhaften Meinungsaustausch ein und musterten sie von Kopf bis Fuß. »Ob Sie mir vielleicht behilflich sein könnten?« Sie konnte die Abschätzung und den Argwohn der beiden spüren. Sie verstellten sich nicht. Die eine mit rosigem Gesicht sagte unumwunden, »Was wollen Sie?« Plötzlich hatte Helen jegliche Kraft, charmant zu sein, verloren. Was sie zu den beiden auch sagen würde, müssten sie nicht daraus schließen, dass sie makabre Beweggründe hatte? »Ich hab gehört«, begann sie und verhaspelte sich dann, weil ihr bewusst wurde, dass sie von diesen zwei Frauen keinerlei Beistand erwarten durfte. »Ich habe gehört, dass hier in der Nähe ein Mord geschehen ist. Stimmt das?« Die Rosige zog die Augenbrauen in die Höhe, die so gezupft waren, dass man sie kaum sah. »Ein Mord«, sagte sie. »Sind Sie von der Presse?« erkundigte sich die andere Frau. Die Jahre hatten aus ihren Zügen alles Versüßende herausgeätzt. Tiefe Falten umfurchten ihren kleinen Mund. Ihr brünett gefärbtes Haar zeigte einen Fingerbreit grau am Ansatz. »Nein, ich bin nicht von der Presse«, sagte Helen. »Ich bin eine Freundin von Anne-Marie aus dem Butts-Block.« Diese Freundin-Behauptung nahm es mit der Wahrheit nicht so genau, schien aber die Frauen etwas milder zu stimmen. »Auf Besuch sind Sie?« fragte die Rosige. »Sozusagen.« »Sie haben die warme Zeit verpasst.« »Anne-Marie hat mir von jemand erzählt, der hier irgendwann im Sommer ermordet wurde. Darüber würde ich gern Genaueres erfahren.« »Ach, tatsächlich?« »Wissen Sie irgendwas davon?« Eine Menge Dinge passieren in der Gegend hier, sagte die zweite Frau. Nicht mal die Hälfte davon bekommt man mit. Also ist es wahr, sagte Helen. Sie mussten die Toiletten schließen, warf die erste Frau ein. Ja, das stimmt, haben sie gemacht, sagte die andere. Die Toiletten? Sagte Helen. Was hatte das mit dem Tod des Alten zu tun? Es war fürchterlich, sagte die Erste. War es dein Frank, Maureen, der dir davon erzählt hat? Nein, nicht Frank, antwortete Maureen. Frank war noch auf See. Es war Mrs. Tysack. Nachdem die Zeugin benannt war, trat Maureen die Geschichte an ihre Gefährtin ab und nahm Helen wieder voll ins Visier. Das Misstrauen war noch nicht aus ihrem Blick gewichen. Das war erst vorigen Monat, sagte die andere. So gegen Ende August. Es war doch August, oder? Sie suchte zur Bestätigung Maureens Blick. Du hast doch immer alle Daten im Kopf. Maureen wirkte unangenehm berührt. Kann mich nicht erinnern, Josie, sagte sie, offenkundig nicht bereit, irgendetwas zu bezeugen. Ich würde gern mehr darüber hören, sagte Helen. Josie tat ihr trotz des Widerstands ihrer Gefährtin gern den Gefallen. Es gibt da ein paar Toiletten, sagte sie. Vor den Läden draußen. Wissen Sie, öffentliche Toiletten. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, wie das alles genau passiert ist, aber da war früher immer so ein Junge. Naja, er war eigentlich kein Junge. Ich meine, er war ein Mann um die 20 oder mehr, aber er war, sie suchte nach den Worten, geistig zurückgeblieben, würden Sie wahrscheinlich sagen. Seine Mutter hatte ihn immer mit sich rumgeschleppt, als ob er ein Vierjähriger wäre. Jedenfalls, sie hat ihn auf die Toiletten gehen lassen, während sie in den kleinen Supermarkt ging. Ach, wie heißt er gleich? Wandte sie sich an die andere, damit diese ihr soufflierte. Aber Maureen erwiderte bloß mit offenkundiger Missbilligung ihren Blick. Josie war jedoch nicht zu bändigen. Am helllichten Tag war das, sagte sie zu Helen. Mitten am Tag. Jedenfalls, der Junge ging aufs Klo und die Mutter war im Laden. Und nach einer Weile, wie es so geht, sie ist voll mit Einkaufen beschäftigt, sie denkt nicht mehr an ihn und dann merkt sie, dass der schon eine ganze lange Zeit weg ist. An dieser Stelle konnte Maureen sich nicht zurückhalten, dazwischen zu fahren. Die Richtigkeit der Geschichte war ihr offenbar wichtiger als ihr Argwohn. Sie ist ins Streiten gekommen, korrigierte sie Josie, mit dem Geschäftsführer, über einen schlechten Schinken, den sie von ihm hatte. Deshalb war sie so lange... Verstehe, sagte Helen. Jedenfalls... sagte Josie und nahm ihre Erzählung wieder auf. Sie war da mit dem Einkaufen fertig und als sie herauskam, war er immer noch nicht da. Also hatte sie jemand aus dem Supermarkt gebeten, begann Maureen, aber Josie hatte nicht vor, sich ihren Bericht an dieser entscheidenden Stelle wieder entreißen zu lassen. Sie hat einen der Männer aus dem Supermarkt gebeten, wiederholte sie, Maureens Einwurf übertönend, in die Toiletten rüberzugehen und ihn zu suchen. Es war fürchterlich, sagte Maureen, die sich offensichtlich den Gräuel vor ihrem inneren Auge ausmalte. Er lag auf dem Boden in einer Blutlache. Ermordet? Josie schüttelte den Kopf. Tot wäre er besser dran gewesen. Er ist mit einem Rasiermesser angegriffen worden. Sie ließ dieses Stück Information erst einmal wirken, ehe sie den Gnadenstoß verabreichte. Und sie haben ihm die Geschlechtsteile abgeschnitten und sie die Kloschüssel runtergespült. Ohne den geringsten Grund... Oh mein Gott. Tot wäre er besser dran gewesen, wiederholte Josie. Ich meine, sowas lässt sich nicht mehr reparieren, oder? Die Kaltblütigkeit der Erzählerin und das beiläufig wiederholte Tot wäre er besser dran gewesen, machten die grauenvolle Erzählung nur noch schlimmer. Und der Junge? Fragte Helen. Könnte er wenigstens die Täter beschreiben? Nein, sagte Josie. Er ist praktisch schwachsinnig. Mehr als zwei zusammenhängende Wörter bringt er nicht zustande. Und keiner hat jemand in das WC reingehen sehen oder rauskommen? Da kommen und gehen ständig welche, sagte Maureen. Das klang zwar wie eine passende Erklärung, stand aber im Widerspruch zu Helens eigener Erfahrung. In dem Häuserkarree und den Passagen herrschte kein großer Betrieb, ganz und gar nicht. Vielleicht geht es im Einkaufsbezirk lebhaft dazu, überlegte sie. Möglicherweise ließ sich dort ein solches Verbrechen unbemerkt begehen. »Also haben Sie den Schuldigen nicht gefunden?« sagte sie. »Nein«, antwortete Josie, und das Feuer in ihren Augen verlor sich. Das Verbrechen und seine unmittelbaren Auswirkungen waren der springende Punkt dieser Geschichte. Der Schuldige oder seine Ergreifung interessierten Josie wenig oder gar nicht. »In unserem eigenen Bett sind wir nicht sicher«, bemerkte Maureen. »Fragen Sie, wen Sie wollen.« »Dasselbe hat Anne-Marie gesagt«, antwortete Helen. »In dem Zusammenhang hat sie mir dann von dem alten Mann erzählt. Sie sagte, er sei irgendwann im Sommer ermordet worden, hier im Ruskin-Block.« »Ja, doch, ich erinnere mich an was«, sagte Josie. »Ich hab davon Leuten hören. Ein alter Mann und sein Hund. Der Alte wurde totgeschlagen und den Hund haben sie... Keine Ahnung, das war bestimmt nicht hier. Er muss in einem von den anderen Blocks gewesen sein.« »Sind Sie sicher?« Diese Verunglimpfung ihres Erinnerungsvermögens schien die Frau sichtlich zu verletzen. »Aber ja«, sagte sie. »Ich meine, wenn's hier gewesen wäre, dann hätten wir die Geschichte doch mitbekommen, oder?« Helen dankte den beiden für ihre Hilfe und beschloss, auf alle Fälle noch einen Bummel um den Hof herumzumachen, bloß um zu sehen, wie viel Maisonettes hier noch leer standen. Wie im Batzblock waren viele der Vorhänge zugezogen und sämtliche Türen abgeschlossen. Aber freilich, wenn im Spectre Street Komplex tatsächlich ein Rasender sein Unwesen trieb, der zu einer derartigen Mordtat und Verstümmelung fähig war, wie man sie ihr geschildert hatte, dann war es nicht verwunderlich, dass sich die Bewohner in ihre vier Wände verschanzten und dort blieben. Es gab nicht viel zu sehen rund um den Hof. Sämtliche unbewohnten Maisonettes und Wohnungen waren, nach der Handvoll verstreuter Nägel zu urteilen, die die Gemeindearbeiter auf einer Türschwelle hatten liegen lassen, erst vor kurzem versiegelt worden. Ein Anblick zog jedoch sehr wohl ihre Aufmerksamkeit auf sich. Hingeschmiert auf die Pflastersteine, über die sie schritt, und vom Regen und den vielen Tritten fast ausgelöscht, derselbe Spruch, den sie im Schlafzimmer von Nummer 14 gesehen hatte. »Süßes für die Süße.« Die Worte waren so freundlich. Weshalb witterte sie etwas Bedrohliches in ihnen? Lag das vielleicht daran, dass sie zu viel des Guten verhießen, in krasser Übersteigerung Zucker auf Zucker, Honig auf Honig häuften? Trotz des anhaltenden Regens wanderte sie weiter, und allmählich führte ihr Fußmarsch sie von den Häuserkarrees fort, in ein betoniertes Niemandsland, durch das sie bislang nicht gekommen war. Dieses Areal war das Freizeitzentrum der Wohnanlage oder das, was davon noch übrig war. Hier war der Kinderspielplatz, seine metallgerahmten Rutschbahnen und Wippen umgestürzt, sein Sandkasten von Hunden verunreinigt, sein Planschbecken leer. Und hier waren auch die Läden. Mehrere davon waren mit Brettern vernagelt. Die anderen wirkten ausgesprochen schäbig und wenig anziehend. Ihre Schaufenster waren mit schwerem Maschendraht gesichert. Sie ging die Ladenzeile entlang und bog um eine Ecke und sah sich einem flachen Ziegelgebäude gegenüber. »Das öffentliche WC«, erriet sie, obwohl die entsprechenden Schilder verschwunden waren. Die Eisentüren waren zu und mit Vorhängeschlössern versehen. Wie sie so vor dem reizlosen Gebäude stand, ihre Beine vom böigen Wind umfegt, musste sie einfach daran denken, was ihr geschehen war. An den Kindmann, blutend auf dem Boden, nicht einmal imstande aufzuschreien. Schon von der bloßen Vorstellung wurde ihr übel. Lieber richtete sie ihre Gedanken auf den Schwerverbrecher. Wie er wohl aussah. Ein Mann, der solcher Gräueltaten fähig war. Sie versuchte, ein Bild von ihm heraufzubeschwören, aber jeder Einzelheit, die sie sich ausmalen konnte, fehlte die nötige Wucht. Andererseits waren Monster selten besonders schrecklich, sobald man sie ans helle Tageslicht gezerrt hatte. Sobald man diesen Mann nur durch seine Taten kannte, übte er unsägliche Macht über die Einbildungskraft aus. Aber die menschliche Wahrheit hinter dem Schrecken war bestimmt bitter enttäuschend. Das wusste sie. Kein Monster war er. Nur ein käsiges Jammerbild von Mann, das Mitleid nötiger hatte als Furcht. Der nächste Windstoß führte heftigeren Regen heran. Es wird Zeit, beschloss sie, Schluss für heute mit Abenteuern. Sie kehrte der öffentlichen Toilette den Rücken und eilte durch die Häuserkarrees zum Schutz des Wagens, wobei ihr der eisige Regen das Gesicht bis zur Fühllosigkeit zernadelte. Allem Anschein nach waren die Dinnergäste über die Geschichte erfreulich entsetzt, und Trevor, nach seinem Gesichtsausdruck zu urteilen, war wütend. Doch jetzt war es heraus. Es ließ sich nicht mehr zurücknehmen. Auch konnte sie die Befriedigung nicht leugnen, die es ihr bereitete, das interfakultative Geschwätz rings um den Tisch zum Verstummen gebracht zu haben. Es war Bernadette, Travers Assistentin im historischen Fachbereich, die das quälende Schweigen brach. »Wann war das?« »Irgendwann im Sommer«, sagte Helen. kann mich nicht entsinnen, davon gelesen zu haben«, sagte Archie, der wesentlich erträglicher war nach zweistündigem Trinken. Es besänftigte seine Zunge, die sich sonst überschwänglich in Geistesblitzen erging. »Vielleicht wird's von der Polizei vertuscht«, warf Daniel ein. »Ein Komplott«, sagte Trevor unverhohlen zynisch. »Das kommt alle Tage vor«, gab Daniel zurück. »Weshalb sollten Sie so etwas vertuschen?«, sagte Helen. »Das ergibt keinen Sinn.« »Seit wann ergibt polizeiliches Vorgehen schon einen Sinn?«, entgegnete Daniel. Bernadette schaltete sich ein, ehe Helen antworten konnte. »Es lässt uns ja mittlerweile völlig kalt, wenn wir solche Sachen lesen«, sagte sie. »Red gefälligst nur für dich selber«, legte jemand los, aber sie ignorierte ihn und fuhr fort. »Wir sind ganz belämmert vor lauter Gewalt. Wir nehmen sie nicht mehr wahr, selbst wenn sie sich direkt vor unserer Nase abspielt.« »Jeden Abend auf dem Bildschirm«, warf Archie ein. »Tod und Unheil voll in Farbe.« »Da ist aber nichts besonders Modernes dran«, sagte Trevor. »Ein Elisabethaner war andauernd mit dem Tod konfrontiert. Öffentliche Hinrichtungen waren als Unterhaltung sehr beliebt.« Die Tischrunde brach in eine Kakophonie von Meinungen aus. Nach 2 Stunden höflichen Smalltalks hatte die Dinnerparty plötzlich Feuer gefangen. Eine hitzige Debatte war jetzt in Gang, und Helen tat es leid, dass sie keine Zeit gehabt hatte, die Fotos entwickeln und abziehen zu lassen. Die Graffiti hätten diesem erfrischenden Streit weiteren Zündstoff geliefert. Wie üblich war es Purcell, der als letzter seine Ansicht vorbrachte, und wiederum wie üblich, sie war verheerend. »Helen, meine Süße, es könnte natürlich auch sein«, begann er, und beißend schwang die Vorfreude auf eine Kontroverse in der affektierten Müdigkeit seiner Stimme mit, »dass deine Zeuginnen alle lügen, nicht wahr?« Die Unterhaltung rund um den Tisch versiegte, und alle Köpfe wandten sich in Purcells Richtung. Perverserweise ignorierte er die Aufmerksamkeit, die er auf sich gezogen hatte, und wandte sich zur Seite, um dem Jungen, den er mitgebracht hatte, etwas ins Ohr zu flüstern. Eine neue Flamme, die, wie gehabt, nur Wochen später wegen des nächsten hübschen Bengels aufgegeben werden würde. »Lügen?«, sagte Helen. Schon konnte sie spüren, wie sie auf die Bemerkung hin wütend wurde, und Purcell hatte erst 1 Dutzend Worte gesprochen. »Wieso nicht?«, antwortete er und hob dabei sein Glas Wein an die Lippen. »Vielleicht bosseln sie alle an irgendeiner vielschichtigen Fiktion. Die Geschichte von der Verstümmelung des Spastikers in der öffentlichen Toilette. Die Ermordung des alten Mannes. Selbst dieser Haken, alles ganz geläufige Elemente. Du solltest bedenken, dass diese Gräuelgeschichten etwas Traditionelles an sich haben. Sie waren früher ständig im Umlauf. Eine unterschwellige Dynamik lag darin. Ein gewisser Anreiz zum Wettbewerb womöglich. Man versuchte, ein neues Detail zu finden, das sich der kollektiven Fiktion hinzufügen ließ. Ein neues Überraschungsmoment, durch das die Erzählung wieder ein klein wenig entsetzlicher wurde, wenn man sie weitergab.« »Dir mag das ja geläufig sein«, sagte Helen abwehrend. Purcell war immer so gelassen, das irritierte sie. Selbst wenn er mit seinem Einwand letztlich recht hätte, was sie bezweifelte, würde sie das um keinen Preis zugeben. »Ich habe noch nie von einer derartigen Geschichte gehört.« »Tatsächlich nicht«, sagte Purcell, als ob sie sich eben zum Analphabetentum bekannt hätte. »Was ist mit der von den Verliebten und dem entlaufenen Irren? Hast du die gehört?« »Ich habe davon gehört«, sagte Daniel. »Der Liebhaber wird ausgeweidet, gewöhnlich von einem hackenhändigen Mann, und die Leiche auf dem Wagendach zurückgelassen, während die Verlobte auf dem Vordersitz kauert. Mit dieser abschreckenden Erzählung wird vor den Übeln zügelloser Heterosexualität gewarnt.« Der Scherz entlockte jedem außer Helen eine Lachsalve. »Diese Geschichten sind weit verbreitet.« »Also sagst du, dass sie mir Lügen erzählen?«, begehrte sie auf. »Nicht gerade Lügen.« »Du sagtest Lügen.« »Das war provozierend gemeint«, erwiderte Purcell, und sein beschwichtigender Tonfall war empörender als je. »Es liegt mir fern, etwa anzudeuten, dass irgendeine ernstliche Böswilligkeit dahinter steckt. Aber du musst zugeben, dass du bis jetzt keinen einzigen Zeugen kennengelernt hast. All diese Vorkommnisse sind zu einem nicht näher bestimmten Zeitpunkt einer nicht näher bestimmten Person passiert. Ihr Bericht stammt aus x-ter Hand. Zugestoßen sind sie bestenfalls den Brüdern von Freunden entfernter Verwandter. Bitte berücksichtige die Möglichkeit, dass diese Vorkommnisse vielleicht überhaupt nicht in der wirklichen Welt existieren, sondern bloß ein Nervenkitzel für gelangweilte Hausfrauen sind. Helen brachte kein Gegenargument vor, aus dem einfachen Grund, weil ihr keines zur Verfügung stand. Purcells Einwand wegen der auffallenden Nichtvorhandenheit von Zeugen war absolut stichhaltig. Sie selbst hatte sich darüber gewundert. Auch war es merkwürdig, wie prompt die Frauen im Ruskin Block die Ermordung des alten Mannes einem anderen Wohnkomplex zugeordnet hatten, als ob sich diese Gräuel gerade außer Sichtweite um die nächste Ecke, am anderen Ende der nächsten Passage ereigneten, aber nie hier. »Wozu also?« fragte Bernadette. »Was wozu?« rätselte Archie. »Die Geschichten. Wozu diese Geschichten erzählen, wenn sie nicht wahr sind?« »Ja«, sagte Helen und warf damit die Kontroverse in Purcells ausladenden Schoß zurück. »Wozu?« Purcell gratulierte sich, war er sich doch bewusst, dass sein Eintritt in die Debatte die Grundthese auf einen Schlag geändert hatte. »Das weiß ich nicht«, sagte er, froh, das Spiel abbrechen zu können, jetzt da er seine Muskeln gezeigt hatte. »Du darfst mich wirklich nicht allzu ernst nehmen, Helen. Ich versuch's zumindest.« Der Junge neben Purcell kicherte. »Vielleicht ist das Ganze einfach tabuisiert«, sagte Archie. »Vertuscht«, half Daniel nach. »Nicht so, wie du das meinst«, entgegnete Archie scharf. »Die Welt besteht nicht nur aus Politik, Daniel.« »So was Naives.« »Was sollte am Tod denn so tabu sein?«, sagte Trevor. »Bernadette hat schon darauf hingewiesen. Wir haben ihn ständig vor Augen. Das Fernsehen, die Zeitungen.« »Vielleicht ist das nicht nah genug«, gab Bernadette zu bedenken. »Hat jemand was dagegen, wenn ich rauche?« platzte Purcell dazwischen. »Wo doch der Nachtisch anscheinend auf unbestimmte Zeit verschoben ist.« Helen ignorierte die Bemerkung und fragte Bernadette, was sie denn mit nicht nah genug meine. Bernadette zuckte die Achseln. »Ich weiß es nicht genau«, gestand sie. »Vielleicht bloß, dass der Tod in greifbarer Nähe sein muss. Wir müssen die Gewissheit haben, dass er gleich um die Ecke zu finden ist. Das Fernsehen ist nicht dicht genug dran.« Helen runzelte die Stirn. Der Gedanke kam ihr irgendwie einleuchtend vor, aber in dem momentanen Durcheinander konnte sie seinen tieferen Sinn nicht erfassen. »Glaubst du auch, dass es nur Geschichten sind?«, fragte sie. »Andrew hat ein starkes Argument«, antwortete Bernadette. »Sehr freundlich«, sagte Purcell. »Hat jemand ein Zündholz? Der Junge hat mein Feuerzeug versetzt.« »Mit diesem Fehlen von Zeugen. Fest steht lediglich, dass ich niemand kennengelernt habe, der tatsächlich was gesehen hat«, widersprach Helen, »aber nicht, dass keine Zeugen existieren.« »Also schön«, sagte Purcell. »Beschaff mir einen. Wenn du mir beweisen kannst, dass dein Gräuelverbreiter tatsächlich leibt und lebt, dann spendiere ich jedem ein Dinner im Apollinaris. Wie findet ihr das? Bin ich übertrieben großzügig oder weiß ich bloß, wann ich nicht verlieren kann?« Er lachte und klopfte zum Applaus mit den Knöcheln auf den Tisch. »Hört sich gut an«, sagte Trevor. »Was sagst du, Helen?« 1. am folgenden Montag ging sie wieder zur Spectre Street-Anlage, aber in Gedanken war sie das ganze Wochenende über dort, stand draußen vor der abgesperrten Toilette, vom regenbringenden Wind umweht, oder im Schlafzimmer mit dem drohenden Porträt. Gedanken an die Wohnanlage nahmen sie voll in Anspruch. Als Trevor am späten Samstagnachmittag einen läppischen Anlass für einen Streit fand, ließ sie die Beleidigungen unerwidert, sah ihm zu, wie er sich nach altbekanntem Ritual als Märtyrer aufspielte, ohne dass es sie im geringsten berührte. Ihre Gleichgültigkeit brachte ihn nur noch mehr in Rage. Kochend vor Wut stürmte er hinaus, um seine diesmonatliche Favoritin aufzusuchen, welche von seinen Frauen das auch immer sein mochte. Sie war froh, ihn von hinten zu sehen. Als er diese Nacht nicht heimkam, dachte sie nicht einmal daran, deswegen zu weinen. Er war albern und leer. Sie gab alle Hoffnung auf, in seinen stumpfen Augen je einen ruhelosen Blick zu sehen. Und was war ein Mann wert, der Ruhelosigkeit nicht kannte? Auch Sonntagnacht blieb er aus. Und während sie am Morgen darauf den Wagen im Zentrum der Wohnanlage parkte, schoss ihr durch den Kopf, dass ja gar niemand wusste, dass sie hergekommen war. Sie könnte sich hier tagelang verirren, und es wüsste immer noch niemand. Wie der alte Mann, von dem ihr Anne-Marie erzählt hatte, lag vergessen in seinem Lieblingsstuhl, die Augen mit dem Haken herausgerissen, während die Fliegen schmausten und die Butter auf dem Tisch ranzig wurde. Die Scheiterhaufen-Nacht stand unmittelbar bevor. Und übers Wochenende war der kleine Haufen Brennmaterial im Hof des Batzblocks zu beträchtlicher Größe angewachsen. Die Konstruktion sah unstabil aus, aber das hielt mehrere kleine Jungen und Halbwüchsige nicht davon ab, darüber hinweg oder hineinzuklettern. Der sperrige Stapel setzte sich größtenteils aus Möbelstücken zusammen, die zweifellos aus verrammelten Wohnungen geklaut waren. Sie zweifelte, ob er überhaupt brennen würde. Wenn ja, würde das Feuer sicher jeden Moment zu ersticken drohen. Viermal wurde sie auf ihrem Weg hinüber zu Anne-Maries Maisonette von Kindern abgefangen, die um Geld zum Kauf von Feuerwerkskörpern bettelten. »Ein Penny für den Guy«, sagten sie, obwohl keines so einen Guy vorzeigen konnte. Bis Helen die Haustür erreichte, war kein Kleingeld mehr in ihren Taschen. Anne-Marie war heute daheim, aber ein Willkommenslächeln gab es nicht. Sie starrte ihre Besucherin nur hypnotisiert an. »Sie haben hoffentlich nichts dagegen, dass ich vorbeischaue.« Anne-Marie gab keine Antwort. »Wollt nur kurz mit Ihnen reden.« »Ich hab zu tun«, verkündete die Frau schließlich. Es gab kein Hereinbitten, kein Anbieten von Tee. »Oh, also, es dauert auch nur einen Augenblick.« Die Hintertür war offen und der Luftzug fegte durchs Haus. Zeitungen flogen im Hinterhof herum. Helen konnte sehen, wie sie sich, riesigen weißen Motten gleich, in die Luft erhoben. »Was wollen Sie?« fragte Anne-Marie. »Sie bloß nach dem alten Mann fragen.« Die Frau runzelte kaum merklich die Stirn. Auf Helen machte sie den Eindruck, als ob sie krank würde. Ihr Gesicht hatte die Farbe und Beschaffenheit von altem Teig. Ihr Haar war glatt und fettig. »Was für ein alter Mann?« »Als ich's letzte Mal hier war, haben Sie mir von einem alten Mann erzählt, der ermordet wurde. Erinnern Sie sich?« »Nein.« »Er hat im nächsten Block gewohnt«, sagten sie. »Ich kann mich nicht erinnern«, sagte Anne-Marie. »Aber Sie haben mir klar und deutlich erzählt. Etwas fiel in der Küche zu Boden und zerbrach.« Anne-Marie zuckte zusammen, rührte sich aber nicht von der Türschwelle, wobei ihr Arm Helen den Weg ins Haus versperrte. Über die ganze Diele waren die Spielsachen des Kindes verstreut, angenagt und zerbeult. »Sind Sie okay?« Anne-Marie nickte. »Ich hab zu arbeiten«, sagte sie. »Und Sie erinnern sich nicht daran, dass Sie mir von dem alten Mann erzählt haben?« »Da müssen Sie was missverstanden haben«, antwortete Anne-Marie, und dann mit wesentlich leiserer Stimme. »Sie hätten nicht kommen sollen. Jeder weiß es.« »Weiß was?« Die junge Frau hatte zu zittern angefangen. »Ja, begreifen Sie denn nicht? Sie glauben wohl, die Leute passen nicht auf?« »Was macht das schon? Ich wollte von Ihnen doch nur...« »Ich weiß gar nichts«, wiederholte Anne-Marie. »Egal, was ich Ihnen gesagt habe, es war gelogen.« »Also dann, danke jedenfalls«, sagte Helen, zu verwirrt durch die konfusen Signale von Anne-Marie, um noch weiter auf ihrer Forderung zu bestehen. Kaum hatte sie sich von der Tür weggewandt, als sie auch schon hörte, wie das Schloss hinter ihr zuschnappte. Diese Unterhaltung war nur eine von mehreren Enttäuschungen, die der Morgen brachte. Sie ging zu der Ladenzeile zurück und suchte den Supermarkt auf, von dem Josie gesprochen hatte. Hier kundigte sie sich über die Toiletten und deren jüngste Vergangenheit. Nur war der Supermarkt letzten Monat in andere Hände übergegangen und der neue Besitzer, ein einsilbiger Pakistani, bestand darauf, nicht zu wissen, wann oder weshalb die Toiletten geschlossen worden waren. Sie war sich bewusst, dass sie, während sie ihre Erkundigungen einzog, von den anderen Kunden im Laden kritisch gemustert wurde. Sie fühlte sich wie ein Paria. Dieses Gefühl verstärkte sich, als sie nach Verlassen des Supermarkts Josie aus dem Waschsalon herauskommen sah und ihr hinterher rief, woraufhin diese nur ihren Schritt beschleunigte und im Labyrinth der Gänge untertauchte. Helen folgte ihr, verlor aber rasch sowohl die Beute wie auch die Orientierung. Vor Frustration den Tränen nahe stand sie inmitten der umgestürzten Abfalltüten. Verachtung für ihre eigene Dummheit stieg in ihr hoch. Sie gehörte nicht hierher, oder? Wie viele Male hatte sie andere wegen ihres vermessenen Anspruchs kritisiert, gesellschaftliche Gruppierungen verstehen zu können, die sie sich bloß aus weiter Ferne angesehen hatten. Und da kam sie daher und machte denselben Riesenfehler, kreuzte hier mit ihrer Kamera und ihren Fragen auf und benutzte Leben und Tod dieser Leute als Partygesprächsstoff. Sie machte Anne-Marie keinen Vorwurf, dass sie sie hatte fallen lassen. Hatte sie was Besseres verdient? Müde und ausgefroren fand sie es nun doch an der Zeit, Purcells Einwand anzuerkennen. Es war alles Fiktion, was man ihr erzählt hatte. Man hatte mit ihr gespielt, hatte ihren Wunsch gewittert, ein paar Gruselgeschichten aufgetischt zu bekommen, und sie, der komplette Trottel, war auf jedes lächerliche Wort hereingefallen. Es war Zeit, ihre Leichtgläubigkeit wieder einzupacken und abzuziehen. Ein Besuch war jedoch noch zu erledigen, ehe sie zum Wagen zurückkehrte. Sie wollte ein letztes Mal den gemalten Kopf ansehen. Nicht als Anthropologin unter einer fremden Standesgemeinschaft, sondern als erklärte Geisterbahnfahrerin, des Nervenkitzels wegen. Vor Nummer 14 wurde sie jedoch mit der abschließenden und niederschmetterndsten Enttäuschung konfrontiert. Die Maisonette war von gewissenhaften Stadtverwaltungsarbeitern dicht gemacht worden. Die Tür war abgesperrt, das vordere Fenster mit Brettern vernagelt. Sie war jedoch entschlossen, sich nicht so ohne weiteres geschlagen zu geben. Sie begab sich auf die Rückseite des Batzblocks und machte den Hof von Nummer 14 durch simples Nachrechnen ausfindig. Das Tor war von innen zugekeilt, aber sie stemmte sich schwer dagegen und unter heftigem Druck auf beide Flügel ging es schließlich auf. Ein Haufen Plunder, verrottete Teppiche, ein Karton regendurchweichter Magazine, ein abgenadelter Weihnachtsbaum hatte es blockiert. Sie ging durch den Hof zu den verrammelten Fenstern und spähte durch die Holzleisten. Draußen war es zwar nicht hell, aber drinnen war es noch dunkler. Es fiel schwer, mehr als nur eine ganz vage Andeutung des Gemäldes auf der Schlafzimmerwand zu erhaschen. Sie drängte ihr Gesicht nah an das Holz, erpicht auf einen letzten, flüchtigen Anblick. Ein Schatten bewegte sich durch das Zimmer und blockierte vorübergehend ihre Sicht. Verdattert trat sie vom Fenster zurück und überlegte kurz, was sie da gesehen hatte. Vielleicht bloß ihren eigenen, durchs Fenster fallenden Schatten? Aber sie hatte sich ja nicht bewegt, sondern das da drinnen. Vorsichtiger näherte sie sich erneut dem Fenster. Die Luft vibrierte. Von irgendwoher konnte sie ein gedämpftes Winseln hören, obwohl sie nicht mit Sicherheit sagen konnte, ob es von drinnen oder draußen kam. Wieder legte sie ihr Gesicht an die rohen Bretter, und plötzlich sprang etwas gegen das Fenster. Diesmal entfuhr ihr ein Schrei. Von drinnen war ein Kratzgeräusch zu hören, als ob Nägel über das Holz scharten. Ein Hund! Und ein großer bei dieser Sprunghöhe. Idiotisch, sagte sie laut zu sich selbst. Schlagartig war sie in Schweiß gebadet. Das Gekratze war vorbei, kaum dass es begonnen hatte, aber sie konnte sich nicht dazu bringen, zum Fenster zurückzugehen. Offensichtlich hatten die Arbeiter, die die Maisonette dicht gemacht hatten, sie nicht ordentlich überprüft und aus Versehen das Tier eingesperrt. Es war ausgehungert, nach dem Gegeifer zu urteilen, das sie gehört hatte. Sie war dankbar, dass sie nicht versucht hatte, einzubrechen. Der Hund, hungrig, womöglich noch tollwütig in der stinkenden Dunkelheit, hätte ihr die Kehle herausreißen können. Sie starrte das vernagelte Fenster an. Die Schlitze zwischen den Brettern waren allenfalls einen guten Zentimeter breit. Aber sie spürte irgendwie, dass das Tier auf der anderen Seite auf den Hinterbeinen stand und sie durch die Zwischenräume beobachtete. Sie konnte sein Keuchen hören, jetzt da ihr eigener Atem wieder gleichmäßiger ging, konnte hören, wie seine Klauen über das Fensterbrett scharrten. »Saufi, verdammtes«, sagte sie, »bleib du ja schön da drinnen.« Sie wich Richtung Tor zurück. Schwärme von Asseln und Spinnen, durch das Verrutschen der Teppiche hinter dem Tor aus ihren Nestern aufgescheucht, flitzten am Boden herum, auf der Suche nach einer neuen, wohnlichen Dunkelheit. Sie schloss das Tor hinter sich und war unterwegs zur Vorderseite des Blocks, als sie die Sirene hörte. Zwei hässliche Geräuschspiralen, die Helens Nackenhaare kribbeln ließen. Sie kamen näher. Sie beschleunigte ihr Tempo und bog in den Batz-Innenhof ein. Gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie mehrere Polizisten die Grasfläche hinter dem Scheiterhaufen überquerten und ein Rettungswagen auf den Gehsteig fuhr und zur gegenüberliegenden Seite des Häuserkarrees rollte. Leute waren aus ihren Wohnungen aufgetaucht, standen auf ihren Balkonen und starrten hinunter. Andere wanderten in nackter Neugier um den Hof, um sich einer wachsenden Menschentraube anzuschließen. Helens Magen schien zu ihren Eingeweiden abzusacken, als sie erkannte, wo der Mittelpunkt des Interesses lag. Vor Anne-Maries Haustür. Die Polizei bahnte für die Männer vor der Rettung einen Weg durch das Gedränge. Ein zweites Polizeiauto, das der Route des Rettungswagens gefolgt war, hielt jetzt auf dem Gehsteig. Zwei Beamte in Zivil stiegen aus. Sie ging zum Rand der Menge. Die ohnehin wenigen Gespräche zwischen den Zuschauern wurden mit leiser Stimme geführt. Ein oder zwei der älteren Frauen weinten. Obwohl sie über die Köpfe der Schaulustigen hinwegspähte, konnte sie nicht sehen. Sie wandte sich an einen bärtigen Mann, dem sein Kind auf den Schultern saß, und fragte ihn, was los sei. Er wusste es nicht. Jemand sei tot, hatte er gehört, aber er war sich nicht sicher. Anne-Marie? Fragte sie. Eine Frau drehte sich um und sagte, »Sie kennen sie!« Fast ehrfurchtsvoll, wie wenn man von jemand spricht, den man liebt. »Ein wenig«, antwortete Helen zögernd. »Können Sie mir sagen, was passiert ist?« Die Frau führte unwillkürlich die Hand zum Mund, wie um die Worte aufzuhalten, bevor sie kamen. Aber da waren sie trotzdem. »Das Kind«, sagte sie. »Carrie?« »Jemand ist von hinten ins Haus gekommen, hat ihm die Kehle durchgeschnitten.« Helen fühlte, wie ihr neuerlich der Schweiß ausbrach. Vor ihrem geistigen Auge stiegen und fielen die Zeitungen in Anne-Maries Hinterhof. »Nein«, sagte sie, »genau so war's.« Sie sah die Tragödin an, die ihr diese Obszönität andrehen wollte, und sagte abermals, »Nein!« Es spottete jeder Glaubhaftigkeit, doch ihre Verneinungen konnten die grässliche Einsicht, die er dämmerte, nicht zum Schweigen bringen. Sie kehrte der Frau den Rücken und bewegte sich rudernd hinaus aus der Menge. Zu sehen gäbe es nichts, das wusste sie. Und selbst wenn, so hatte sie nicht den Wunsch, einen Blick darauf zu werfen. Diese Menschen, immer mehr kamen aus ihren Wohnungen, als die Geschichte sich verbreitete, legten eine Begierde an den Tag, von der sie angeekelt war. Sie wollte jedes sensationslüsterne Gesicht ohrfeigen, bis es zur Vernunft kam, wollte sagen, »Schmerz und Kummer sind es, die ihr ausspionieren werdet. Wozu, wozu?« Aber sie hatte keinen Mut mehr. Vor lauter Ekel konnte sie keine andere Energie mehr aufbringen, als fortzugehen und die Menge ihrem Zeitvertreib zu überlassen. Trevor war nach Hause gekommen. Er versuchte erst gar nicht, Gründe für seine Abwesenheit anzuführen, sondern wartete darauf, dass Helen ihn ins Kreuzverhör nähme. Als sie das unterließ, verfiel er in eine unbekümmerte Jovialität, die schlimmer war als sein erwartungsvolles Schweigen. Helen war sich vage bewusst, dass ihr Desinteresse wahrscheinlich verunsichernder für ihn war als die theatralischen Mätzchen, mit denen er gerechnet hatte. Es war ihr vollkommen gleichgültig. Sie stellte das Radio auf den Ortssender ein und wartete auf die neuesten Meldungen. Da waren sie auch schon, und sie bestätigten, was ihr die Frauen der Menge erzählt hatte. Carrie Latimer war tot. Eine oder mehrere Personen hatten sich über den Hinterhof Zugang zum Haus verschafft und das Kind ermordet, das gerade auf dem Küchenboden spielte. Ein Polizeisprecher drosch die üblichen leeren Phrasen, bezeichnete Carries Tod als unbeschreibliches Verbrechen und den Übeltäter als gefährliche und schwer gestörte Person. Dieses eine Mal schien die Rhetorik berechtigt, und die Stimme des Mannes zitterte merklich, als er von der Szene sprach, mit der die Beamten in der Küche von Anne-Maries Maisonette konfrontiert worden waren. »Was soll denn das Radio?« erkundigte sich Trevor beiläufig, nachdem sich Helen die dritte von drei aufeinanderfolgenden Nachrichtensendungen angehört hatte. Sie fand es letztlich sinnlos, ihm ihr Spectre Street-Erlebnis vorzuenthalten. Früher oder später würde er es herausbekommen. Kühl gab sie ihm einen dürftigen Überblick über das, was im Buds-Block passiert war. »Diese Anne-Marie ist die Frau, die du kennengelernt hast, als du zum ersten Mal in der Wohnanlage warst, habe ich recht?« Sie nickte und hoffte zugleich, er werde ihr nicht zu viele Fragen stellen. Sie war den Tränen nahe, und sie hatte nicht die Absicht, vor ihm zusammenzubrechen. »Dann hast du recht gehabt«, sagte er. »Recht womit?« »Dass sich dort ein Irrsinniger rumtreibt.« »Nein«, sagte sie. »Nein.« »Aber der Kleine.« Sie stand auf und trat ans Fenster, schaute in die zwei Stockwerke tiefer liegende, dunkel gewordene Straße hinunter. Weshalb verspürte sie das dringende Bedürfnis, die Komplotttheorie so kategorisch zurückzuweisen? Weshalb betete sie jetzt darum, dass Purcell recht gehabt hatte und dass alles, was man ihr erzählt hatte, erlogen war? Immer wieder vergegenwärtigte sie sich, wie Anne-Marie gewesen war, als sie sie heute Morgen besucht hatte. Bleich, total nervös, voller Erwartung. Hatte sie nicht wie eine Frau gewirkt, die mit irgendeiner Ankunft rechnet? eifrig bestrebt, unerwünschte Besucher abzuwimmeln, damit sie sich wieder der Beschäftigung des Wartens zuwenden konnte. Aber warten auf was? Oder wen? War es denkbar, dass Anne-Marie tatsächlich den Mörder kannte? Ihn vielleicht ins Haus hereingebeten hatte? »Hoffentlich finden Sie den Dreckskerl«, sagte sie, noch immer die Straße betrachtend. »Das werden Sie«, antwortete Trevor. »Ein Kindsmörder, du lieber Himmel. Das werden Sie besonders vordringlich behandeln.« Ein Mann erschien an der Straßenecke, drehte sich um und pfiff. Ein großer Schäferhund kam bei Fuß und die beiden setzten sich Richtung Kathedrale in Bewegung. »Der Hund«, murmelte Helen. »Was?« Über all dem, was danach gefolgt war, hatte sie den Hund vergessen. Jetzt durchzuckte sie der Schreck, den sie empfunden hatte, als das Tier gegen das Fenster sprang, zum zweiten Mal. »Welcher Hund?« drängte Trevor. »Ich bin heute nochmal zu der Wohnung gegangen, wo ich die Bilder von den Graffiti gemacht habe. Es war ein Hund drin. Eingesperrt.« »Ja, und?« »Er wird verhungern. Niemand weiß, dass er da drin ist.« »Und woher weißt du, dass er nicht absichtlich eingesperrt wurde?« »Er hat solchen Lärm gemacht«, sagte sie. »Hunde bellen«, antwortete Trevor. »Das ist das Einzige, wozu sie taugen.« »Nein«, sagte sie sehr leise, sich an die durch das vernagelte Fenster dringenden Geräusche erinnernd. »Er hat nicht gebellt.« »Vergiss den Hund«, sagte Trevor. »Und das Kind. Du kannst nichts dran ändern. Du bist da bloß vorbeigekommen.« In seinen Worten hallte lediglich wieder, was sie früher am Tag selber gedacht hatte. Aber irgendwie, aus Gründen, für die sie keine Worte finden konnte, war diese Überzeugung in den letzten Stunden dahingeschwunden. Sie kam da nicht bloß vorbei. Niemand kam je bloß vorbei. Das unmittelbare Erleben hinterließ stets seine Spur. Manchmal kratzte es nur. Gelegentlich riss es Glieder weg. Sie kannte das Ausmaß ihrer gegenwärtigen Verwundung nicht, wusste aber, dass es tiefer reichte, als sie jetzt schon zu begreifen imstande war. Und das machte ihr Angst. »Unser Alkohol ist alle«, sagte sie und leerte die letzten paar Tropfen Whisky in ihr Glas. Trevor schien sich zu freuen, dass er einen Anlass hat, hier gefällig zu sein. »Ich geh noch mal weg, ja?« sagte er. »Besorg uns eine Flasche oder zwei.« »Klar doch«, antwortete sie. »Wenn du willst.« Er blieb nur eine halbe Stunde weg. Es wäre ihr lieber gewesen, wenn er länger gebraucht hätte. Sie wollte nicht reden, nur dasitzen und über das beklemmende Unbehagen in ihrem Bauch nachdenken. Obwohl Trevor ihre Sorge um den Hund abgeschmettert hatte, und dies vielleicht mit Recht, musste sie einfach vor ihrem inneren Auge zu der versperrten Maisonette zurückkehren, sich wieder das rasende Gesicht an der Schlafzimmerwand vergegenwärtigen und das gedämpfte Knurren des Tieres hören, wie es mit den Pfoten über die vors Fenster genagelten Bretter fährt. Was immer Trevor gesagt hatte, sie glaubte nicht, dass die Wohnstätte als behelfsmäßiger Hundezwinger diente. Nein, der Hund war da drin gefangen, da gab es keinen Zweifel, rannte unablässig im Kreis herum, war in seiner Verzweiflung dazu getrieben, seinen eigenen Kot zu fressen und wurde irrsinniger mit jeder Stunde, die verging. Sie bekam Angst, dass jemand, Kinder vielleicht, die nach weiterem Brennmaterial für ihren Scheiterhaufen suchten, in die Wohnung einbrechen werde, ohne zu wissen, was sie enthielt. Nicht um die Sicherheit der Eindringlinge bangte sie, sondern sie befürchtete, dass der Hund, einmal befreit, sie holen kommen werde. Er würde wissen, wo sie war. So legte es sich ihr betrunkener Kopf zurecht und sie ausschnüffeln. Trevor kehrte mit dem Whisky zurück und sie tranken zusammen bis in die frühen Morgenstunden, als dann ihr Magen revoltierte. Sie flüchtete in die Toilette, wobei Trevor draußen fragte, ob sie irgendetwas brauche, und sie ihm mit dünner Stimme zurief, er solle sie in Ruhe lassen. Als sie eine Stunde später herauskam, war er zu Bett gegangen. Sie legte sich nicht zu ihm, sondern aufs Sofa und döste vor sich hin, bis es dämmerte. Der Mord war eine Sensation. Am Morgen prangte er als Aufmacher auf allen Titelseiten der Boulevardpresse und stand auch in den seriöseren Blättern an herausragender Stelle. Es gab Fotos von der leidgeprüften Mutter, wie sie aus dem Haus geführt wird, und andere, verwischt aber wirkungsvoll, die über die Hinterhofmauer und durch die offene Küchentür aufgenommen waren. War das da auf dem Boden Blut oder ein Schatten. Helen machte sich nicht die Mühe, die Artikel zu lesen. Ihr schmerzender Kopf rebellierte schon bei der Vorstellung. Aber Trevor, der die Zeitungen hereingebracht hatte, brannte darauf zu reden. Sie konnte nicht herausfinden, ob dies ein weiterer Versöhnungsversuch war oder echtes Interesse am Ausgang der Sache. »Die Frau ist in Untersuchungshaft«, sagte er in den Daily Telegraph vertieft. Politisch ging ihm dieses Blatt gegen den Strich, aber es war berühmt für seine ausführliche Behandlung von Gewaltverbrechen. Die Bemerkung erforderte Helens Aufmerksamkeit, ob sie nun wollte oder nicht. »In Untersuchungshaft?«, sagte sie. »Anne-Marie?« »Ja.« »Zeig her.« Er überließ ihr die Zeitung und sie überflog die Seite. »Dritte Spalte«, half Trevor nach. Sie fand die Stelle und da stand es schwarz auf weiß. Anne-Marie befand sich in Untersuchungshaft. Klärungsbedürftiges Verdachtsmoment war die Zeitdifferenz zwischen der mutmaßlichen Todesstunde des Kindes und dem Zeitpunkt, zu dem seine Ermordung gemeldet worden war. Helen las die fraglichen Sätze gleich noch einmal, um sicherzugehen, dass sie sie richtig verstanden hatte. Ja, das hatte sie. Nach Einschätzung des Polizeipathologen war Carrie etwa zwischen 6 und halb 7 Uhr morgens gestorben. Der Mord war erst um 12 gemeldet worden. Sie las den Bericht ein drittes und viertes Mal durch, aber Wiederholung änderte die grässlichen Fakten nicht. Das Kind war vor Tagesanbruch ermordet worden. Als sie an jenem Morgen zu der Maisonette gegangen war, war Carrie bereits 4 Stunden tot. Sein Körper befand sich in der Küche, nur wenige Meter durch die Diele von ihr entfernt, und Anne-Marie hatte nichts gesagt. Dieses erwartungsvolle Getue von ihr, was hatte es bedeutet? Dass sie auf irgendeinen Wink wartete, um den Hörer abzuheben und die Polizei zu rufen? »Mein Gott«, sagte Helen und ließ die Zeitung fallen. »Was?« »Ich muss zur Polizei.« »Wieso?« »Ihnen sagen, dass ich Montag früh bei ihr war«, antwortete sie. Trevor schaute perplex drein. »Das Kind war tot, Trevor. Als ich Anne-Marie gestern Morgen gesprochen habe, war Carrie bereits tot.« Sie telefonierte die in der Zeitung für sachdienliche Hinweise angegebene Nummer an und eine halbe Stunde später kam ein Polizeiwagen, um sie abzuholen. Während des anschließenden 2-stündigen Verhörs erfuhr sie vieles, das sie überraschte, nicht zuletzt die Tatsache, dass niemand ihre Anwesenheit auf dem Spectre Street Areal der Polizei gemeldet hatte, obwohl sie mit Sicherheit bemerkt worden war. »Sie wollen nichts wissen«, sagte der Kriminalbeamte. »Man sollte meinen, dass ein Platz wie der vor Zeugen nur so wimmelt. Aber sie rücken nichts raus. Ein Verbrechen wie dieses...« »Es ist das Erste«, sagte sie. Über einen chaotischen Schreibtisch hinweg sah er sie an. »Das Erste?« »Man hat mir einige Geschichten über die Wohnanlage erzählt. Mordfälle, diesen Sommer.« Der Kriminalbeamte schüttelte den Kopf. »Meines Wissens nicht. Es kam zu einer ganzen Reihe Raubüberfälle. Eine Frau musste für circa 8 Tage ins Krankenhaus, aber Morde? Nein, keine.« Der Kriminalbeamte gefiel ihr. Seine Augen schmeichelten ihr, weil sie auf ihr verweilten, und seinem Gesicht, weil sie so offen waren. Ohne sich noch länger drum zu scheren, ob es sich idiotisch anhörte oder nicht, sagte sie, »Weshalb erzählen Sie derartige Lügen? Von Leuten, denen man die Augen rausschneidet? Schreckliche Dinge.« Der Kriminalbeamte kratzte sich an seiner langen Nase. »Das geht uns nicht anders«, sagte er. »Es kommen welche hier rein und legen Geständnisse über jeden möglichen Krampf ab. Sind manche drunter, die reden die ganze Nacht von Dingen, die sie getan haben oder getan zu haben glauben. Schildern einem alles in den kleinsten Einzelheiten. Und dann macht man ein paar Anrufe und es ist alles erfunden. Pure Fantasie.« »Wenn sie ihnen die Geschichten nicht erzählen würden, vielleicht würden sie dann losziehen und es tatsächlich tun.« Der Kriminalbeamte nickte. »Ja«, sagte er. »Gott steh uns bei. Sie könnten recht damit haben.« »Und die Geschichten, die man ihr erzählt hatte, waren sie Geständnisse nicht begangener Verbrechen? Darstellungen des Schlimmsten, das man sich vorstellen konnte? Ausgedacht, damit die Fiktion nicht Tatsache wurde?« Der Gedanke jagte seinem eigenen Schwanz hinterher. Diese schrecklichen Geschichten brauchten noch immer einen Urgrund, einer Quelle, der sie entsprangen. Auf ihrem Nachhauseweg durch die belebten Straßen fragte sie sich, wie viele ihrer Mitbürger wohl solche Geschichten kannten. Waren diese Erfindungen gang und gäbe, wie Purcell behauptet hatte? Waren im Herzen eines jeden ein, wenn auch noch so kleiner Platz für das Ungeheuerliche aufgespart? Purcell hat angerufen, sagte ihr Trevor, als sie heimkam, um uns zum Dinner einzuladen. Die Einladung kam ungelegen und Helen zog ein Gesicht. »Ins Apollinaire, weißt du nicht mehr?« erinnerte er sie. »Er sagte, er führt uns all zum Dinner aus, wenn du ihm nachweist, dass er sich im Irrtum befindet.« Die Vorstellung, durch den Tod von Anne-Maries kleinem Jungen zu einem Dinner zu kommen, war grotesk. Und das sagte sie auch. »Er ist sicher beleidigt, wenn du ihm einen Korb gibst.« »Was kümmert's mich? Ich will kein Dinner mit Purcell.« »Bitte«, sagte er sanft. »Er kann ekelhaft werden und gerade momentan möchte ich ihn bei guter Laune halten.« Sie schaute flüchtig zu ihm hinüber. Der Gesichtsausdruck, den er aufgesetzt hatte, gab ihm Ähnlichkeit mit einem durchnässten Spaniel. »Manipulierer, Elender«, dachte sie, sagte aber, »Na schön, ich komm mit. Aber erwart dir bloß keine Sondereinlagen.« »Das überlassen wir Archie«, sagte er. »Ich hab Purcell gesagt, dass Bones morgen Abend ginge. Passt es dir da?« »Mir egal wann.« »Er lässt seinen Tisch für 8 Uhr reservieren.« Die Abendzeitungen hatten die Tragödie des kleinen Carrie zu einer 10-Zentimeter-Rubrik im Innenteil degradiert. Statt irgendwelcher großer Neuigkeiten schilderten sie bloß die Haus-zu-Haus-Befragungen, die jetzt im Spectre Street-Areal durchgeführt wurden. Einige der Spätausgaben erwähnten, dass Anne-Marie nach längerer, eingehender Vernehmung aus der Untersuchungshaft entlassen worden sei und jetzt bei Freunden wohne. Sie erwähnten nebenbei auch, dass die Beerdigung auf morgen festgesetzt sei. Als sie an diesem Abend ins Bett ging, hatte sich Helen keineswegs mit dem Gedanken getragen, wegen der Beerdigung nochmals zur Spectre Street zu gehen. Aber der Schlaf schien sie umzustimmen. Und als sie erwachte, war die Entscheidung bereits für sie gefällt. Der Tod hatte Leben in die Wohnanlage gebracht. Noch nie hatte Helen auf ihrem Weg von der Straße bis zum Ruskin Block solche Mengen auf den Beinen gesehen. Viele säumten schon die Bordsteinkante, um sich den Vorbeimarsch des Trauerzugs anzuschauen. Offenbar hatten sie sich, trotz des Windes und der immer gegenwärtigen Regengefahr, frühzeitig ihren Platz gesichert. Manche trugen das eine oder andere Stück schwarze Kleidung, einen Mantel, einen Schal. Aber der Gesamteindruck war, trotz der gesenkten Stimmen und der gekünstelt ernsten Mienen, ein festlicher. Umherlaufende Kinder, unberührt von jeder Ehrfurcht. Gelegentliches Gelächter, das plaudernden Erwachsenen entfuhr. Helen verspürte einen Grundtenor prickelnder Erwartung, der sie, trotz des Anlasses, in beinahe beschwingte Stimmung versetzte. Es war auch nicht einfach das Vorhandensein so vieler Menschen, das sie beruhigte. Sie war, wie sie vor sich selber zugeben musste, froh, wieder hier zu sein in der Spectre Street. Die Innenhöfe mit ihren verkümmerten Bäumchen und ihren grauen Grasflächen kamen ihr wirklicher vor als die teppichbelegten Korridore, durch die sie normalerweise ging. Die anonymen Gesichter auf den Balkonen und Straßen bedeuteten ihr mehr als ihre Kommilitonen an der Uni. Mit einem Wort, sie fühlte sich zu Hause. Endlich tauchten die Wagen auf, bewegten sich im Schneckentempo durch die engen Straßen. Als der Leichenwagen in Sicht kam, der winzige weiße Sarg mit Blumen geschmückt, gaben mehrere Frauen in der Menge leise ihrem Kummer Ausdruck. Eine Zuschauerin fiel in Ohnmacht, ein Knäuel besorgter Menschen umringte sie. Selbst die Kinder waren jetzt still geworden. Helen sah zu, trockenen Auges. Sie brach nicht so leicht in Tränen aus, besonders nicht in Gesellschaft. Als der zweite Wagen, der Anne-Marie und 2 weitere Frauen enthielt, auf ihrer Höhe war, sah Helen, dass die hinterbliebene Mutter gleichfalls jede öffentliche zur Schaustellung von Kummer unterließ. Ja, sie schien aufgrund der Vorgänge in gehobener Stimmung zu sein, aufrecht im Fond des Wagens sitzend, ihre bleichen Gesichtszüge die Quelle vielfacher Bewunderung. Es war ein bitterer Gedanke, aber Helen kam es vor, als sei sie Zeugin von Anne-Maries großer Stunde, diesem einen Tag in einem sonst anonymen Leben, an dem sie im Zentrum des Interesses stand. Langsam glitt der Zug vorbei und verschwand aus der Sicht. Das Menschengewühl um Helen zerstreute sich bereits. Sie riss sich los von den wenigen Trauernden, die noch an der Bordsteinkante herumstanden, und ging von der Straße bis in den Batzblock durch. Sie hatte vor, zu der abgesperrten Maisonette zurückzugehen, um nachzuschauen, ob der Hund noch da war. Wenn ja, würde sie sich selbst beruhigen, indem sie einen der Hausverwalter ausfindig machte und ihn informierte. Der Hof war, im Unterschied zu den anderen Blocks, leer. Vielleicht waren die Bewohner, dass sie Nachbarn von Anne-Marie waren, zur Totenmesse ins Krematorium mitgegangen. Aus welchem Grund auch immer, der Platz war unheimlich ausgestorben. Nur Kinder waren zurückgeblieben, die um die Scheiterhaufenpyramide spielten. Ihre Stimmen hallten über die leere Weite des Hofes. Sie erreichte die Maisonette und fand zu ihrer Überraschung die Tür wieder offen, wie bei ihrem ersten Erkundungsgang. Der Anblick des Inneren machte sie leichtsinnig. Wie oft hatte sie sich in den vergangenen Tagen vorgestellt, hier zu stehen und in diese Dunkelheit zu starren. Von drinnen kam kein Laut. Der Hund war bestimmt davongelaufen. Entweder das oder verendet. Was konnte schon groß passieren, wenn sie ein letztes Mal hineinging, nur um sich das Gesicht an der Wand und den dazugehörigen Spruch anzusehen? Süßes für die Süße. Sie hatte nie die ursprüngliche Bedeutung dieses Satzes nachgeschlagen. Macht nichts, dachte sie. Was immer sein Sinn sein mochte, hier war er radikal verwandelt, wie alles sonst. Sie mit eingeschlossen. Ein paar Sekunden lang stand sie im vorderen Zimmer, um die bevorstehende Konfrontation in Ruhe auszukosten. In weiter Ferne hinter ihr kreischten die Kinder wie irre Vögel. Sie schritt über einen Verhau aus Möbelstücken auf den kurzen, Wohn- und Schlafzimmer verbindenden Korridor zu, schob den entscheidenden Moment noch immer hinaus. Ihr Herz klopfte wie wild, ein Lächeln spielte um ihre Lippen. Und da, endlich, drohend tauchte das Porträt vor ihr auf, unwiderstehlich wie immer. Sie machte in dem schummrigen Zimmer einige Schritte rückwärts, um das Bild in seiner ganzen Größe bewundern zu können, und verfing sich dabei mit dem Absatz auf der Matratze, die noch immer in der Ecke lag. Helen blickte flüchtig nach unten. Die verwahrloste Bettunterlage war umgedreht worden und präsentierte ihre unzerrissene Seite. Einige Decken und ein fetzenumhülltes Kissen waren darüber geworfen. Zwischen den Falten der zu oberst liegenden Decke glitzerte etwas. Helen bückte sich hinab, um es sich näher anzusehen, und fand dort eine Handvoll Süßigkeiten, Pralinen und Sahnebonbons, in Glanzpapier gewickelt. Und darunter verstreut, weder so ansprechend noch so süß, ein Dutzend Rasierklingen. Auf mehreren war Blut. Sie richtete sich wieder auf und wich vor der Matratze zurück, und während sie dies tat, drang aus dem anderen Zimmer ein Summen an ihr Ohr. Sie drehte sich um, und das Licht im Schlafzimmer verringerte sich, als eine Gestalt den Schlund zwischen ihr und der Außenwelt betrat. Da sich der Mann in der Türöffnung als Silhouette gegen das Licht abhob, konnte Helen ihn kaum sehen, aber sie roch ihn. Er roch wie Zuckerwatte, und das Summen war um ihn oder in ihm. »Ich wollte mir hier«, sagte sie, »nur das Bild anschauen.« Das Gesumm ging weiter. Geräusch eines verträumten Nachmittags, weit von hier. Der Mann in der Türöffnung rührte sich nicht. »Also«, sagte sie, »ich habe gesehen, was ich sehen wollte.« Sie hoffte verzweifelt, dass ihre Worte ihn dazu bewegen würden, beiseite zu treten und sie vorbeizulassen. Aber er rührte sich nicht, und sie fand nicht den Mut, ihn herauszufordern, indem sie auf die Tür zutrat. »Ich muss gehen«, sagte sie. Wohl wissend, dass obwohl sie sich größte Mühe gab, Angst zwischen jede Silbe sickerte. »Ich werd erwartet!« Das war nicht ganz unwahr. Heute Abend waren sie alle ins Apollinaire zum Dinner eingeladen, aber das war erst um 8 in 4 Stunden. Man würde sie noch lange nicht vermissen. »Wenn Sie mich entschuldigen wollen«, sagte sie. Das Summen war ein wenig leiser geworden. Und in die relative Stille hinein sprach der Mann in der Türöffnung. Seine Stimme, ohne jede Betonung, war fast so süß wie sein Duft. »Kein Grund, jetzt schon zu gehen«, hauchte er. »Ich bin verabredet, verabredet!« Obwohl sie seine Augen nicht sehen konnte, spürte sie sie auf sich, und das machte sie schlaftrunken, wie dieser Sommer, der in ihrem Kopf sang. »Ich bin deinetwegen hier«, sagt er. Sie wiederholte die 4 Worte in ihrem Kopf. »Ich bin deinetwegen hier.« Wenn sie als Drohung gemeint waren, so klangen sie mit Sicherheit nicht danach. »Ich kenne sie doch gar nicht.« »Nein«, murmelte der Mann. Aber du hast mich angezweifelt. Angezweifelt? Du hast dich nicht mit den Geschichten zufrieden gegeben, mit dem, was sie auf die Wände geschrieben haben. Also war ich gezwungen zu kommen. Die Schläfrigkeit verlangsamte Helens Denken zwar, aber das Wesentliche von dem, was der Mann sagte, erfasste sie. Dass er eine mythische Gestalt sei und sie ihn, indem sie seine Existenz in Zweifel zog, gezwungen habe, seine Pranke zu zeigen. Unwillkürlich blickte Helen hinunter auf seine Hände. Eine davon fehlte, an ihrer Stelle ein Haken. Ganz ohne Beschuldigungen wird's nicht abgehen, ließ er sie wissen. Sie werden sagen, deine Zweifel haben unschuldiges Blut vergossen. Aber ich sage, wozu ist Blut da, wenn nicht zum Vergießen? Und mit der Zeit wird die Überwachung aufhören. Die Polizei wird abziehen, die Kameras wird man auf ein neues Gräuel richten und die Leute hier werden sich wieder ungestört Geschichten vom Bonbonverkäufer erzählen können. Bonbonverkäufer? Sagte sie. Ihre Zunge brachte dieses schuldlose Wort kaum zustande. Ich bin deinetwegen hier, murmelte er so sanft, dass es schon an Verführung grenzte. Und mit diesen Worten bewegte er sich durch den Gang und ins Licht. Sie kannte ihn, ohne Zweifel. Sie hatte schon längst seine Bekanntschaft gemacht hier, in diesem Domizil der Schrecken. Er war der Mann an der Wand. Der Maler seines Porträts war kein wirrer Phantast gewesen. Jedes ungewöhnliche Detail des Bildes, das da über sie hinwegheulte, hatte sein Pendant in der Gestalt des Mannes, den sie jetzt zu Gesicht bekam. Er war bunt bis zur Geschmacklosigkeit. Sein Fleisch ein wächsernes Gelb. Seine schmalen Lippen blassblau. Seine irren Augen funkelten, als ob ihre Iris mit Rubinen besetzt wäre. Seine Jacke war aus Flicken zusammengestückelt, seine Hose ebenso. Ja, eigentlich sah er fast lächerlich aus, mit seinem blutbefleckten Narrenkleid und dem Hauch Rouge auf seinen gelbsüchtigen Wangen. Aber die Menschen waren nun mal oberflächlich. Sie brauchten die Schau und den faulen Zauber, um ihr Interesse wachzuhalten. Wunder, Morde, Dämonen, die ausgetrieben, und Steine, die von Gräbern weggewälzt werden. Der billige Glamour verdarb den dahinterliegenden Sinn nicht. In der Naturgeschichte des Geistes war es immer nur das schillernde Gefieder, das die Menschengattung dazu bewegte, sich mit ihrem geheimen Selbst zu vereinen. Und Helen war beinahe hingerissen. Von seiner Stimme, von seinen Farben, vom Gesumm aus seinem Körper. Sie gab sich jedoch alle Mühe, der Verzauberung zu widerstehen. Ein Monster war hier zugegen, hinter der Fassade dieser betörende zur Schaustellung. Sein Satz Rasierklingen war zu ihren Füßen, noch nass von Blut. Würde es zögern, ihr die Kehle aufzuschlitzen, wenn es sie einmal in die Finger bekommen hatte? Als der Bonbonverkäufer nach ihr langte, ging sie zu Boden, raffte die Decke auf und schleuderte sie nach ihm. Ein Regen aus Rasierklingen und Konfekt rieselte auf seine Schulter. Die Decke folgte und nahm ihm die Sicht. Aber ehe Helen die Gelegenheit ergreifen konnte, an ihm vorbeizugleiten, rollte das Kissen, das auf der Decke gelegen hatte, vor sie hin. Es war überhaupt kein Kissen. Was immer der trostlose weiße Sarg im Leichenwagen enthalten haben mochte, es war nicht die Leiche vom kleinen Carrie. Die lag hier, zu ihren Füßen, das blutleere Gesicht zu ihr hinaufgewandt. Der Kleine war nackt, sein Körper übersät von den Zeichen der eifrigen Zuwendung des Dämons. In den zwei Herzschlägen, die Helen brauchte, um diesen letzten Horror zu registrieren, warf der Bonbonverkäufer die Decke ab. Bei der Anstrengung, aus ihren Falten freizukommen, waren die Knöpfe seines Jacketts aufgegangen, und Helen sah, obwohl ihre Sinne sich dagegen auflehnten, dass der Inhalt seines Rumpfs weggefault und der Hohlraum jetzt von einem Bienenvolk bewohnt war. Sie durchschwärmten das Gewölbe seiner Brust und überzogen in wimmelnder Masse die Fleischüberbleibsel, die dort hingen. Er lächelte über Helens unverhohlenen Ekel. »Süßes für die Süße«, murmelte er und streckte seine Hakenhand nach ihrem Gesicht aus. Helen konnte kein Licht von der Außenwelt mehr sehen, noch die Kinder im Batzblock spielen hören. Es gab kein Entkommen in eine normalere Welt als diese. Der Bonbonverkäufer füllte ihre Sicht aus. Ihre erschöpften Glieder hatten keine Kraft, sich seiner zu erwehren. »Bring mich nicht um«, hauchte sie. »Glaubst du an mich?«, sagte er. Sie nickte kaum merklich. »Wie sollte ich nicht?«, sagte sie. »Warum willst du dann leben?« Sie begriff nicht, und da sie Angst hatte, ihre Unwissenheit könne sich als tödlich erweisen, sagte sie nichts. »Wenn du nur ein wenig von mir lernen wolltest«, sagte der Dämon, »würdest du nicht um dein Leben betteln.« Seine Stimme war zu einem Flüstern abgesunken. »Ich bin ein Gerücht«, summte er ihr ins Ohr. »Es ist ein seliger Zustand, glaub mir, in den Träumen von Menschen zu leben, an Straßenecken geflüstert zu werden, aber nicht sein zu müssen. Begreifst du?« Ihr matter Leib begriff. Ihre Nerven, der Überreizung überdrüssig, begriffen. Die Süße, die er ihr anbot, war Leben ohne zu leben, tot zu sein, aber überall in der Erinnerung fortzudauern, unsterblich in Gerede und Graffiti. »Sei mein Opfer«, sagte er. »Nein«, murmelte sie. »Ich werde es dir nicht aufdrängen«, antwortete er, der vollendete Gentleman. »Ich werde dich nicht zum Sterben zwingen. Aber denk nach. Denke, wenn ich dich hier umbringe, wenn ich dich aufhake.« Mit seinem Haken zeichnete er die Bahn der versprochenen Wunde nach. Sie verlief von der Scham bis zum Hals. »Stell dir vor, welche herausragende Rolle dieser Ort in ihren Unterhaltungen spielen würde. Wie sie im Vorbeigehen auf ihn hinweisen und sagen würden, sie ist da gestorben, die Frau mit den grünen Augen. Dein Tod wäre ein Gleichnis, um Kinder damit einzuschüchtern. Verliebte würden ihn als Vorwand benutzen, sich enger aneinander zu klammern.« Sie hatte recht gehabt, dies war eine Verführung. »Warum jemals so leicht zu haben?«, fragte er. Sie schüttelte den Kopf. »Lieber soll man mich vergessen«, antwortete sie, »als dass man sich auf diese Weise an mich erinnert.« Er zuckte kaum merklich mit den Achseln. »Was wissen die Guten schon?«, sagte er. »Außerdem, was die Bösen sie durch ihre Exzesse lehren.« Er hob seine Hakenhand. »Ich sagte, ich will dich nicht zum Sterben zwingen. Und ich stehe zu meinem Wort. Erlaub mir aber wenigstens, dich zu küssen.« Er bewegte sich auf sie zu. Sie murmelte irgendeine absurde Drohung, die er ignorierte. Das Gesumm in seinem Körper hatte an Lautstärke zugenommen. Die Vorstellung, mit seinem Körper in Berührung und in unmittelbare Nähe der Insekten zu kommen, war grässlich. Sie zwang ihre bleischweren Arme hoch, um sich seiner zu erwehren. Sein gespenstisches Gesicht verfinsterte das Porträt an der Wand. Sie konnte sich nicht dazu bringen, ihn zu berühren, und wich stattdessen schrittweise zurück. Das Geräusch der Bienen schwoll an. Einige waren in ihrer Aufregung seinen Schlund heraufgekrochen und flogen aus seinem Mund. Krabbelnd schwirrten sie um seine Lippen, in seinen Haaren. Wieder und wieder bat sie ihn, sie zufrieden zu lassen, aber er war durchaus nicht bereit, einzulenken. Schließlich blieb ihr nichts mehr, wohin sie hätte zurückweichen können. Sie stand mit dem Rücken an der Wand. Sich gegen die Stiche wappnend, legte sie die Hände auf seinen wimmelnden Brustkorb und schob. Im gleichen Augenblick schnellte seine Hakenhand vor und um Helens Nacken herum, ritzte dabei die gerötete Haut ihres Halses auf. Sie spürte, wie Blut herausquoll, war sich schon dessen gewiss, dass er ihr die Schlagader mit einem einzigen Streich aufreißen werde. Aber er hatte sein Wort gegeben und er hielt es. Die Bienen, durch diese plötzliche Aktivität wild geworden, waren überall. Sie spürte, wie sie sich auf ihr bewegten, auf der Suche nach Schmalzhäppchen in ihren Ohren und Zucker an ihren Lippen. Sie unternahm keinen Versuch, sie wegzuscheuchen. Der Haken war an ihrem Hals. Bei der kleinsten Bewegung würde er sie verwunden. Sie saß in der Falle, wie in den Albträumen ihrer Kindheit. Jede Chance zu entkommen war ausgeschaltet. Wenn der Schlaf sie in eine derart hoffnungslose Lage gebracht hatte, ringsum die Ungeheuer, die nur darauf warteten, sie Glied um Glied zu zerfleischen, blieb noch ein letzter Trick. Loszulassen, jeglichen Überlebenswunsch aufzugeben und ihren Leib dem Dunkel zu überantworten. Jetzt, da sich das Gesicht des Bonbonverkäufers an ihres drängte und das Bienengesumm sogar ihr eigenes Atmen übertönte, spielte sie diesen geheimen Trumpf aus. Und so sicher wie im Traum waren das Zimmer und der Dämon übermalt und verschwunden. Aus Farbglanz erwachend kam sie im Dunkel zu sich. Mehrere schreckensvolle Augenblicke verstrichen, in denen sie nicht wusste, wo sie war, und dann ein paar weitere, in denen sie sich erinnerte. Aber körperlich verspürte sie keinerlei Schmerz. Sie fasste sich an den Hals. Außer der Schramme von dem Haken war er unversehrt. Sie bemerkte, dass sie auf der Matratze lag. War sie missbraucht worden, während sie in Ohnmacht lag? Behutsam untersuchte sie ihren Körper. Sie blutete nicht. Ihre Kleider waren nicht in Unordnung. Der Bonbonverkäufer hatte sich, wie es schien, lediglich seinen Kuss geholt. Sie setzte sich auf. Durch das vernagelte Fenster kam äußerst wenig Licht und keines von der Haustür. Also war sie vielleicht zu. Aber nein, eben jetzt hörte sie jemanden auf der Schwelle flüstern. Eine Frauenstimme. Helen rührte sich nicht. Sie waren verrückt, diese Leute. Die ganze Zeit schon wussten sie, was durch Helens Gegenwart im Batzblock auf den Plan gerufen wurde. Und sie hatten ihn beschützt. Diesen honigsüßen Psychopathen, ihn mit einem Bett und einem Bonbon-Opfer versorgt, ihn vor neugierigen Augen versteckt und ihr Schweigen gewahrt, als er ihnen Blut vor die Haustür brachte. Selbst Anne-Marie, trockenen Auges in der Diele ihres Hauses, im vollen Bewusstsein, dass ihr Kind tot und nur wenige Meter weit weg war. Das Kind, das war das Beweisstück, das sie dringend brauchte. Irgendwie hatten sie es heimlich arrangiert, die Leiche aus dem Sarg herauszubekommen. Was hatten sie stattdessen hineingelegt? Einen Hund? Und sie hierher, zum Tempel des Bonbonverkäufers gebracht, als Spielzeug oder als Geliebte. Sie würde den kleinen Carrie mitnehmen, zur Polizei, und die ganze Geschichte erzählen. Was die davon auch glaubten, wahrscheinlich nur sehr wenig, die Tatsache der Kinderleiche war unbestreitbar. Auf diese Weise würden zumindest einige der Verrückten für ihr Komplott büßen müssen. Büßen für das, was sie durchgemacht hatte. Das Geflüster an der Tür hatte aufgehört. Jetzt bewegte sich jemand auf das Schlafzimmer zu. Ein Licht brachte er nicht mit. Helen machte sich klein, hoffte, sie könnte einer Entdeckung entgehen. Eine Gestalt erschien in der Türöffnung. Die Düsternis war für Helen zu undurchdringlich, um mehr als eine schlanke Gestalt auszumachen, die sich bückte und ein Bündel vom Boden aufhob. Herabfallendes blondes Haar wies den Neuankömmling als Anne-Marie aus. Das Bündel, das sie gerade aufhob, war zweifellos Carries Leiche. Ohne in Helens Richtung zu schauen, machte die Mutter kehrt und begab sich aus dem Schlafzimmer hinaus. Helen lauschte, wie sich die Schritte durch das Wohnzimmer entfernten. Behende stand sie auf und ging zum Flur hinüber. Von dort konnte sie verschwommen Anne-Maries Umriss im Eingang der Maisonette erkennen. Im Hof dahinter brannten keine Lichter. Die Frau verschwand, und Helen folgte ihr so schnell sie konnte, den Blick auf die Tür vor ihr geheftet. Sie strauchelte einmal und noch einmal, erreichte aber die Tür rechtzeitig, um draußen in der Nacht Anne-Maries verschwommene Konturen zu erkennen. Sie trat aus der Maisonette ins Freie. Es war empfindlich kühl, kein Stern am Himmel. Alle Lichter auf den Balkonen und Korridoren waren aus. Auch in den Wohnungen brannten keine, Nicht einmal das Flimmern eines Fernsehers. Der Batzblock war ausgestorben. Sie zögerte, ehe sie die junge Frau weiterverfolgte. »Warum machst du dich jetzt nicht aus dem Staub?« flüsterte ihr die Feigheit ein. »Und siehst zu, dass du zum Wagen zurückfindest.« Aber wenn sie das täte, hätten die Verschwörer Zeit, den Leichnam des Kindes beiseite zu schaffen. Wenn sie dann mit der Polizei hierher zurückkam, gäbe es nur verschlossene Lippen und Achselzucken, und ihr würde man sagen, dass sie sich die Leiche und den Bonbonverkäufer eingebildet habe. All die Schrecken, die ihr widerfahren waren, würden sich wieder in Gerücht auflösen, in Worte an einer Wand. Und jeden Tag, den sie von jetzt an lebte, würde sie sich dafür hassen, nicht der gesunden Vernunft gefolgt zu sein. Sie setzte Anne-Marie nach. Die ging nicht an der Innenseite des Häuserkarrees entlang, sondern bewegte sich auf den Mittelpunkt des Rasens im Zentrum des Hofes zu. Zum Scheiterhaufen. Ja, zum Scheiterhaufen. Drohend ragte er jetzt vor Helen auf, schwärzer als der Nachthimmel. Sie konnte gerade noch Anne-Maries Gestalt ausmachen, die sich zum Rand der aufgestapelten Bauholztrümmer und Möbelteile bewegte und sich dann duckte, um in das Innere hineinzukommen. Auf die Art planten sie also, das Beweisstück verschwinden zu lassen. Das Kind zu begraben war nicht sicher genug. Aber es einzuäschern und die Knochen zu zerstampfen, wer würde das hier erfahren? Sie stand ein Dutzend Meter von der Pyramide entfernt und schaute zu, wie Anne-Marie wieder herauskletterte und wegging. Ihre Gestalt verschwand in der Dunkelheit. Rasch bewegte sich Helen durch das hohe Gras und machte auch bald die schmale Lücke inmitten der aufgetürmten Bauholzteile ausfindig, in die Anne-Marie den Körper hineinbuxiert hatte. Sie glaubte, die bleiche Form erkennen zu können. Sie war in einen Hohlraum gelegt worden. Sie konnte sie jedoch nicht erreichen. Gott dankend, dass sie so schlank war wie die Mutter, zwängte Helen sich durch die schmale Öffnung. Dabei blieb ihr Kleid an einem Nagel hängen. Sie fuhr herum, um es mit zitternden Fingern loszumachen. Als sie sich wieder umdrehte, hatte sie die Leiche aus den Augen verloren. Blind tastete sie vor sich herum. Ihre Hände fanden Holz und Lumpen und etwas, das sich wie die Lehne eines alten Polstersessels anfühlte, aber nicht die kalte Haut des Kindes. Sie hatte sich gegen den Kontakt mit dem Körper abgehärtet. In den letzten Stunden hatte sie Schlimmeres durchgestanden, als ein totes Kind aufzuheben. Entschlossen, sich nicht unterkriegen zu lassen, rückte sie ein wenig weiter voran, die Schienbeine aufgescheuert und die Finger mit spitzen Splittern besetzt. Lichtblitze erschienen in den Winkeln ihrer schmerzenden Augen. Das Blut winselte in ihren Ohren. Aber dort, dort, knappe 1,5 Meter vor ihr war der Körper. Sie duckte sich, um unter einem Holzbalken durchzulangen, aber ihre Finger verfehlten das trostlose Bündel um Millimeter. Sie streckte sich weiter, wobei das Gewimmer in ihrem Kopf sich steigerte, aber sie konnte das Kind nicht erreichen. Es blieb ihr nichts übrig, als sich noch mehr zusammenzukrümmen und in das Schlupfloch hineinzuzwängen, das die Kinder im Kern des Scheiterhaufens gelassen hatten. Es war schwierig, da durchzukommen. Das Versteck war so klein, dass sie kaum auf Händen und Knien kriechen konnte, aber sie schaffte es. Das Kind lag mit dem Gesicht nach unten. Sie überwand den letzten Rest Empfindlichkeit und schickte sich an, es aufzuheben. Im selben Augenblick landete etwas auf ihrem Arm. Der Schreck fuhr ihr durch die Glieder. Beinahe schrie sie auf, unterdrückte aber den Impuls und streifte den Störer mit der Hand ab. Summend erhob er sich von ihrer Haut. Dieses Gewimmer in ihren Ohren, das war gar nicht ihr Blut, es war der Bienenstock. »Ich wusste, dass du kommst«, sagte die Stimme hinter ihr, und eine breite Hand legte sich ihr übers Gesicht. Sie fiel nach hinten, und der Bonbonverkäufer schloss sie in seine Arme. »Wir müssen gehen«, sagte er an ihrem Ohr, während sich flackernder Lichtschein zwischen den aufgeschichteten Bauholztrümmern ausbreitete. »Uns auf den Weg machen, du und ich.« Verzweifelt versuchte sie, sich von ihm zu befreien und den Leuten da draußen zuzuschreien, sie sollten das Freudenfeuer nicht anzünden, aber er hielt sie liebevoll an sich gepresst. Der Lichtschein wurde stärker. Er brachte Wärme mit sich, und durch das Anzündmaterial und die ersten Flammen konnte Helen Gestalten sehen, die sich aus der Dunkelheit des Hofes dem Scheiterhaufen näherten. Schon die ganze Zeit über waren sie da gewesen, in Warteposition, hatten in den eigenen vier Wänden das Licht ausgeknipst und es auf allen Korridoren zertrümmert. ihr letztes Komplott. Der Scheiterhaufen fing mit Macht und Liebe Feuer. Aber wegen irgendeines Tricks in der Konstruktion griffen die Flammen nicht schnell auf Helens Versteck über. Ebenso wenig drang der Rauch durch die Möbelteile und erstickte sie. Es war ihr möglichst zu beobachten, wie die Gesichter der Kinder leuchteten, wie die Eltern ihnen zuriefen, nicht zu nah heranzutreten und wie sie ihnen nicht gehorchten, wie die alten Frauen, innerlich erkaltet, sich die Hände wärmten und in die Flammen lächelten. Nunmehr wurden das Tosen und Prasseln ohrenbetäubend, und der Bonbonverkäufer ließ Helen sich heiser schreien, in der sicheren Gewissheit, dass niemand sie hören konnte. Und selbst wenn, niemand sich rühren würde, um sie dem Feuer wieder zu entreißen. Mit dem heißer Werden der Luft räumten die Bienen den Bauch des Dämons und irrten in schreckverstörtem Flug durch die Gegend. Einige fingen beim Versuch zu entkommen Feuer und stürzten wie winzige Meteore zu Boden. Der Körper des kleinen Carrie, der ganz in der Nähe der herankriechenden Flammen lag, begann zu schmoren. Sein flaumiges Haar rauchte, sein Rücken warf Blasen. Bald kroch die Hitze Helens Kehle hinunter und dörrte ihr Flehen weg. Erschöpft sank sie wieder in die Arme des Bonbonverkäufers zurück, fand sich ab mit seinem Triumph. Augenblicke noch, und sie würden sich zusammen auf den Weg machen, wie er versprochen hatte. Und es war nichts daran zu ändern. Vielleicht würden die Leute sich, wie er es vorausgesagt hatte, an sie erinnern, wenn sie ihren geborstenen Schädel in der morgigen Asche fanden. Vielleicht könnte aus ihr mit der Zeit eine Geschichte zum Kindereinschüchtern werden. Sie hatte gelogen, als sie sagte, sie ziehe den Tod solch fragwürdigem Ruhm vor. Das tat sie nicht. Was ihren Verführer betraf, so lachte der, als die Feuersbrunst sie beide aufspürte. Der Tod dieser Nacht war nicht von Dauer. Nicht für ihn, dessen Taten auf 100 Wänden und 10.000 Lippen waren. Und sollte man ihn wieder einmal anzweifeln, dann konnte ihn seine Gemeinde in aller Süße herbeirufen. Er hatte Grund zu lachen. Und Helen, während die Flammen allmählich über sie beide kamen, auch, als sie durch den Feuerschleier ein vertrautes Gesicht erblickte, das sich zwischen den Zuschauern bewegte. Es war Trevor. Er hatte sein Mahl im Apollinea im Stich gelassen und war gekommen, um nach ihr zu suchen. Sie sah ihm zu, wie er den einen oder anderen Zuschauer am Feuer befragte, aber alle schüttelten den Kopf und starrten dabei weiter unbeirrt den Scheiterhaufen an, mit einem Lächeln auf dem Grunde ihrer Augen. Armer Gelackmeierter, dachte sie, angesichts seiner diversen Mätzchen. Durch ihre Willenskraft zwang sie ihn, durch die Flammen hindurchzuschauen, in der Hoffnung, er möge sie brennen sehen. Nicht, damit er sie vor dem Tode bewahrte, über diese Hoffnung war sie längst hinaus, sondern weil er ihr in seiner Verwirrung leid tat und sie ihm, obwohl er sich bei ihr nicht dafür bedankt hatte, etwas geben wollte, das ihm die Ruhe rauben würde. Einmal das und eine Geschichte zum Weitersagen. Sie hörten Das Verbotene, die Geschichte von Candyman, von Clive Barker, gelesen von Ben Bellabum für Saga Egmont.